Sonntagabend, 18, ja, 18 Uhr. Die Weltraumaffen sind da. Hallo. Guten Guten Abend. Abend. Wir wurden noch von einer Unterdrückerkolonne aufgehalten, aber jetzt bekommt ihr eure Kulturbereicherung von uns. Juhu. Die hatten bei uns geklingelt und wollten uns Bücher von Steven Pinker verkaufen. Wir haben gesagt, die haben wir doch alle schon. Genau. Aber die wollten trotzdem, dass wir die nochmal kaufen und nochmal und als Hörbuch und oh. Genau. Die haben gesagt, da geht jeder hunderte Euro geht an die an die Stiftung für unterdrückte POC. Da ist der Ebel immer gleich weggeblieben. Arbeitet und arbeitet an unserem großen Werk. Ja, sollen wir mal einsteigen hier? Zu Hause im Glück. Ja. Ist das nicht mit Tini Hitler? Wittler, meine ich. Die machen ja bei den Leuten die Wohnung schön und zurecht und so. Und einer hatte wohl ein Haus, und wenn man ein Haus hat, dann zählt das Finanzamt das scheinbar als Einkommen, also so als Geldwertenvorteil. Und der sollte dann Steuern nachzahlen, ganz ordentlich für die Renovierungsaktion. Das könnte also auf andere Kandidaten auch noch zukommen. Das gab es so was Ähnliches. Das gab es schon mal, dass bei Günther Jauch in seinem Millionärsdings, dass sie dann Sozialhilfeempfänger hatten, und der musste dann irgendwie ja ein Jahr lang ohne Sozialhilfe auskommen oder sowas, weil er so toll was gewonnen hat. Also das ist im Prinzip Einkommen. Und dementsprechend werden die wahrscheinlich ja mit sozial schwachen Leuten nicht mehr viel machen in nächster Zeit. Naja, Was ja also irgendwie auch. Oh, bitte. in Jetzt dem Ding logisch, steht ne? drin, dass das schon andere Leute getroffen haben soll. Also, das ist nicht, könnte eventuell sein, es ist schon so. Ja, in dem Fall und halt auch in anderen Fällen, ne? Ja. Also bei anderen Geldwertvorteilen aus anderen Sendungen und so. Nee, Jo. Nee, auch jetzt ja. konkret bei der Sendung. Ja, auch vorstellbar auf jeden Fall. Ist ja irgendwie auch logisch, dass wenn eine kommerzielle Firma kommt und dir dein Haus renoviert, dass das irgendwie eigentlich auch Steuern kosten muss. Ja, ich meine, es müsste eine Art Schenkung sein, ne? Weil es ist ja eine. Also Ja, rechtlich gut, müsste es aber eine Schenkung sein. selbst wenn dann irgendwelche Leistungen bezogen werden oder sowas, dann ist auch eine Schenkung halt relevant. Ja, es ist ein Einkommen, ne? Das stimmt Ist schon. halt doof, dass es dann im Endeffekt Leute trifft, wahrscheinlich die eh das Geld nicht haben, weil die Leute, die das Geld haben, die holen sich einfach Handwerker und nicht RTL 2. Ja, das meine ich ja. Deswegen werden sie wahrscheinlich in Zukunft die sozialen Schwachen dann nicht mehr einladen, ne? Also irgendwelche Sozialwohnungen renovieren. Ich weiß nicht, ob sie das jemals gemacht haben. Ich gucke ja die Tine Hitler auch nicht. Ne? Aber die werden sich wahrscheinlich dann auf etwas Leute einschießen, die sowieso schon Geld haben. Also ich meine, wenn man immerhin nur die Steuern zahlen muss von der Renovierung, ist ja auch nicht so schlecht, sagen wir mal so, wenn man jetzt, ne? Also renovieren wollte, müsste davon von den ganzen Kosten durch Steuern tragen. Aber wenn man das erst hinterher schnallt, sozusagen, ist natürlich doof, ne? Ja, also in dem Beitrag steht mehrere 10.000 Euro kostet das an Steuern. Ja, kann ich mir vorstellen, je nachdem, was sie da reingesteckt haben. Also 20% Mehrwertsteuer geht ja noch mindestens mal ab. Ne? Ja, also es wird anscheinend so gehandelt wie ein geldwerter Vorteil und ist zu 65% deswegen steuerpflichtig, einkommenssteuerpflichtig halt, ne? Weil es wie ein Okay. Einkommensart zählt, die so. Allerdings sollen jetzt nur 20% davon gezahlt werden. Ja, also es ist schon reduziert worden, aber trotzdem hat es natürlich eine abschreckende Wirkung, ne? Ja, das ist so eine Art Übergangslösung, bis sie dann geklärt haben, ob das rechtlich wirklich so einwandfrei ist oder so. Ich glaube, der eine wollte das noch angehen, ne? Ist nicht so. Genau, ja. Also Auf der selbst. anderen Seite sind Lotteriegewinne ja auch irgendwie steuerfrei. Vielleicht soll. Ja, für ein Jahr aber auch nur, ne? Soweit ich weiß. Im ersten Jahr nur. Hallo? Hallo? Ja. Hallo? Das Maß ist jetzt rausgedroppt, oder wie? Achso, ja, sieht so aus. Ja. Okay. Na gut. Soll ich dann mal zum nächsten? Ja, meinetwegen. Ah, da ist er da. Ja. Eigene Doofheit. Falscher Knopf gedrückt. Entschuldigung. Ich wollte ausführen, dass man das halt wie eine Lotterie sehen könnte und vielleicht dann auch wie eine Lotterie gestalten müsste, dass man halt die Gewinner zieht oder so, damit man rechtlich vielleicht daran kommt oder so. Keine Ahnung. Gute Frage, ob die das so machen, nämlich nicht an eher. Die suchen ja eher aus, ne? Carsten, ja, lieber. Aber hier schreibt einer, dass eben nicht mit Wohnungen sowieso nicht gemacht wird, sondern nur mit Häusern. Und am ehesten mit welchen, die schon fehlerhaft gebaut sind. Ja, okay, dass sie dann da was gerade richten, ist ja richtig, aber es ist auch ein geldwerter Vorteil. Kommt ja immer wieder darauf hinaus, ne? Es sind die Arbeitsstunden und so weiter, die bezahlt werden müssen, das Material. Ja, es ist eben der Vorteil. Chris, was willst du damit erreichen, dass du uns hier mit den toten Augen von Berlin folterst? Sieht übrigens im Stream aus, als wäre der Caps Lock Affe die Nase von Gitte. Ja, ein albtraumhaftes Bild, ja. Wir haben mal wieder so eine Plagiatsaffären-Angelegenheit von Vroniplug. Vroniplug hat ja damals, was war das, die Cousine vom Edmund Stoiber oder sowas untersucht. Die Doktorarbeit oder war irgendwie sowas. Ja, war nicht die Tochter? Oder die Tochter, ja. Okay. Und? Ich verzeihe, ich musste kurz niesen, habe ich mich stumm geschaltet. Ja, und jetzt ist die Franziska Giffey ins Visier geraten, schon seit einiger Zeit, eigentlich schon seit Februar. Und die Universität, die untersucht jetzt erstmal, die Freie Universität in Berlin ist das, glaube ich, untersucht jetzt erstmal, inwieweit die Vorwürfe gerechtfertigt sind. Und Vroniplug, das ist also eine Seite, wo quasi der Text untersucht werden kann und Leute können sich anmelden und auch halt bestimmte Passagen anstreichen, ob die plagiiert sind oder nicht. Und da wurden wohl einige gefunden, die, es ist jetzt nicht so, dass sie alles, also sie hat schon selber an dem Ding viel gearbeitet, sie hat nur sehr viel plagiiert und sie hat wohl mit den Quellen sehr schlecht gearbeitet, was zur Folge hat, dass wenn halt andere Leute sich auf ihre Arbeit berufen würden in weiteren wissenschaftlichen Arbeiten, dass sich so Fehler vervielfältigen können. Ja, also das ist wohl das größere Problem an der Sache. Ja, also entweder hat sie halt diese ganzen Verlinkungen durcheinander gebracht oder vielleicht ihr Ghostwriter hat da nicht aufgepasst. Ja, also es ist absichtlich halt so ein bisschen vertuscht worden. Ja, das ist halt so typische Seitenschinderei. Ich zitiere irgendwo diese Bauernopfergeschichte. Ich zitiere ein Werk, leite daraus dann eine ganze Seite. Ich konnte mir das nicht angucken auf Vroniplug, das hat leider vorhin unterwegs nicht funktioniert. Aber es ist wohl doch, es wird eher so beschrieben, dass es halt, dass sie im Kern schon selber Arbeit geleistet hat, viel plagiiert hat, aber nicht irgendwie wirklich grundsätzliche Teile der Sache auf und Plagiat aufgebaut sind, aber halt gerade wegen der falschen Quellenarbeit sich sehr viele Fehler einschleichen können, wenn halt, wie gesagt, andere Wissenschaftler sich auf diese Arbeit berufen würden. Ja, weil gefragt ist jetzt die Uni, die soll dann sagen, ob sie den Doktor aberkennt oder nicht. Ne? Das machen die ja nicht so gerne, kann ich mir vorstellen. Ja, das haben sie aber auch schon gemacht bei vergleichbaren Fällen. Also der Fall von der Frau Schawan war ähnlich gelagert von den Verfehlungen her. Also, ja, vielleicht sehen wir die Frau Giffey bald als Botschafterin irgendwo. Im Vatikan okay. Dann wahrscheinlich auch. Dann eng. Schlechte Gewissen abarbeiten. Nee, die Schawan ist halt dahin versetzt. Ja. Also die Treppe runtergefallen, sozusagen. Aber eigentlich gehört sowas meiner Meinung nach auch nicht in eine Regierung. Jemand, der bei einer Doktorarbeit irgendwie geschmut hat. Aber ja, ich habe da kurz drüber nachgedacht und dachte so, also die Giffey wird wahrscheinlich so reagieren, dass wenn sie jetzt von der Uni Bestätigung kriegt und den Doktor behalten darf, dass sie dann auch ihren Job behält. Und wenn nicht, dann halt auch nicht oder so. Aber das weiß ich noch nicht, ob wenn nicht, dann halt auch nicht, weil in letzter Zeit ist das Zurücktreten und Verantwortung übernehmen ja deutlich aus der Mode gekommen. Das stimmt, aber wenn sie jetzt, wenn sie zurücktreten würde, dann sicher nur, wenn sie auch den Doktor wegnehmen, sagen wir mal so. Tja, also für die Leute, die sich fragen, worum ging es überhaupt? Es ging um eine Promotion in Politikwissenschaft und der Titel war Europas Weg zum Bürger. Die Politik der Europäischen Kommission zur Beteiligung der Zivilgesellschaft. So, und wenn ich jetzt mal sehr gemein sage, bei so einem Thema muss man sowieso schon sehr viel rumschwurbeln. Jo. Ja? Sag ich jetzt einfach mal ganz böse. Da kann es sein, dass sich halt sehr viele Floskeln von anderen halt einschleichen in die Formulierung. Und man vielleicht sogar unwillentlich irgendwelche Sachen plagiiert. Naja, ich meine, die können da ja füllen bei so einem Thema. Die schaffen das ja jetzt schon nicht, zu diesem ganzen Kram, Zivilgesellschaft und bla bla, irgendwas Originelles zu sagen. Das ist ja auch alles immer nur derselbe Schmu. Dann ist so reingeschrieben, das ist eine gute Doktorarbeit, aber. Aber ernsthaft, die Zivilgesellschaft und die Europäische Kommission, gibt keine zwei Wesen, die weiter voneinander entfernt sind, glaube ich. Naja, kommt darauf an, was sie mit Zivilgesellschaft meinen. Wenn sie mit Zivilgesellschaft meinen, was man in Deutschland so unter Zivilgesellschaft versteht, irgendwelche astroturfigen politiknahen NGOs, dann sind die da vielleicht auch nah dran. Also. Ich denke mal, sie wird sagen, dass sie diese Dissertation in mühevoller Kleinarbeit neben ihrer Arbeit als Abgeordnete und dreifacher Vater, also das ist die Belastung. Irgendwie so, ja. Ja, keine Ahnung, auf jeden Fall, wenn sie ihren Job darüber verliert, dann ist es mal wieder so ein Fall, wo ich mir schon Jahre vorher gedacht habe, oh mein Gott, und dann stolpern die Leute über irgendwelche Scheiße. Also das passiert mir irgendwie andauernd. Ich erinnere mich doch an unseren ehemaligen Bundespräsidenten, wo ich mir schon gedacht habe, was für ein Schwachsinn, als er irgendwie den Papst bei uns empfangen hat, irgendwie mit den Worten, Orientierung kann nur von Orientierten kommen und so ein Kram, wo ich mir schon dachte, ja, super Sprecher des deutschen Volkes. Und ja, Jahre später stolpern die Leute dann über irgendwelchen Kram, bei dem war es halt noch dieses mit von wegen, man sollte irgendwelche Wirtschaftskriege führen oder so, dieser Spruch. Weil dann gesagt hat, pfui, jetzt will ich nicht Köhler, mehr. Ja. Das war der Köhler, aber ne? Ja, das war der Köhler, ja, genau. Und die Giffey, ja, ich meine, man kann ja so einiges vorwerfen, überhaupt diesen ganzen Familienministern, also dieses Familienministerium ist wirklich so ein Ort des Unfugs, also was da schon alles, was die sich für Böcke erlaubt haben, allein derzeit, seitdem wir uns das angucken, mit irgendwelchen Team Gina Lisas, hier noch von der Schwesig und so, und Sexualstrafrechtsreform auf Biegen und Brechen und jetzt hier dieser letzten komischen Gewaltbefragung oder Studie, wie das dann heißt, wo sie da ja auch wieder alles vermischt haben, irgendwelche Bagatellgeschichten und die Leute gar nicht gefragt haben, ob sie sich überhaupt als Gewaltopfer sehen, sondern nur konkret nach irgendwelchen Sachen und das dann hinterher zu einer Summe einfach gemacht haben und dann sagen so, ja, jede vierte Frau in Deutschland, bla bla, das kann man denen auch alles vorwerfen, aber das wird alles nicht gemacht. Das ist auf mein Lieb, Pfui, du hast dir irgendwann mal für deine Politikkarriere Promovierung hier irgendwie Promotion dir ein bisschen Bullshit zusammengereimt, was du danach in deiner Karriere auch die ganze Zeit nur gemacht hast. Und das soll dich dann jetzt irgendwie disqualifizieren, oder wie? Ich glaube, das Problem ist, dass man halt an Politiker heutzutage nicht mehr mit ihren politischen Verfehlungen rankommt, weil das wird dann weggebrushed oder die werden dann halt statt Arbeitsministerin, Verteidigungsministerin oder sowas. Ja, das ist ja auch alles nur Hass, ne? Das ist ja nur Hass und von den Trollen und so, ne? Das ist ja überhaupt gar keine gerechtfertigten Punkte. Ja, also der Eindruck, dass Frauen sich ein bisschen mehr erlauben können, den habe ich auch, ja. Ja, ich würde das auf politische Klasse allgemein sehen, dass Verantwortung übernehmen halt nicht mehr so in ist. Ja, stimmt, ist schon länger keiner mehr zurückgetreten wegen sowas oder so. Das war ja mal eine Weile etwas häufiger. Wird wieder nachgelassen. Ja, vielleicht ist das allgemein das Recht. Tja, und natürlich glaub, muss man in fairer Weise sagen, gut, vielleicht ist die Frau Giffey jetzt nicht das beste Beispiel dafür, ich will ihr ja gar nicht zu nahe treten, aber die Fachkompetenz, Mensch kann ja auch fachkompetent sein, auch wenn er bei der Doktorarbeit ein bisschen geschludert hat, was auch immer. Ja, das muss ja nicht unbedingt was heißen. Aber wir haben die Gesetzestexte, die aus der Feder von der Frau gekommen sind, ja hier schon öfter besprochen. Ne? Gutes Kita-Gesetz, alles gut und schön und Regenbogen. Ne? Kann man ja selber entscheiden, wie fachkompetent die Dame ist. Die kriegt Sachen zumindest im politischen Betrieb durch. Also wegen mir müsste jetzt der Minister nicht unbedingt einen Doktor haben. Ne? Weißt du, sollte jetzt vielleicht auch die Glaubwürdigkeit vorhanden sein, dass er irgendwie nicht betrügt mit seinem Doktor. Oder sie. Ja, eine neue Studie aus Norwegen zum Thema machen Computerspiele toxische Männlichkeit, wenn man es runterbrechen will. Und siehe da, sie tun es nicht. Also es ist eine Studie mit 6- bis 12-Jährigen, sie haben herausgefunden, dass es Geschlechterunterschiede beim Einfluss von Computerspielen auf Kinder gibt. Sollte man gar nicht meinen, wo es doch gar keine Geschlechter gibt. Ja, aber dass sie halt keinen negativen wirklich Zusammenhang, wenig zusätzliche Aggression, Angstzustände oder Depressionen feststellen konnten. Was, ja, wie immer irgendwie wahrscheinlich nicht so groß in den Medien ankommen wird, wie das Gegenteil, wenn das wieder mal von irgendwem behauptet wird. Die Ergebnisse der Studie, die ja, die lassen einen in die Richtung gehen, dass die Zeit, die Jungs auf Spiele verwendet haben, ihre soziale Entwicklung nicht verlangsamt haben. Dass Mädchen, die viel Videospiele gespielt haben, im Alter von 10 Jahren schwächere soziale Skills hatten als Mädchen im gleichen Alter, die weniger Games gespielt haben. Ich tippe mal ungefähr so schwach wie die sozialen Skills der Jungs. Mädchen, die Videospiele spielen, sind eventuell eher sozial isoliert und haben weniger Möglichkeiten, soziale Skills halt zu anzuwenden. Und das könnte dazu führen, dass sie halt mangelnde Sozialkompetenz dann später haben. Und was ich auch sehr interessant finde, Kinder, die soziale Schwierigkeiten hatten zwischen 8 und 10 Jahren, waren deutlich mehr, da war es wahrscheinlicher, dass die viel, viel Zeit mit Videospielen zwischen den Jahren 10 und 12 verbringen. Also ist mal wieder so ein bisschen auch ein Hinweis darauf, dass diese Theorie sich irgendwo in den Schwanz beißt. Das ist ja, hier habe ich eine andere Studie, die ich letzte Tage gesehen habe, und zwar hieß es da so nach dem Motto, wer viel alleine ist und einsam ist, der wird schnell depressiv oder eben auch psychisch krank. Ich kann mir schon vorstellen, dass der Zusammenhang eben nicht unbedingt so durch die mit den Spielen ist, sondern eher mit dem Alleine sein oder mit dem isoliert sein eben, ne? Dass das problematisch ist für viele. Ja, und wie gesagt, also das für mich weist das auch wieder eher darauf hin, dass Videospiele ein sehr guter Eskapismus sind für Leute, die sowieso schon Probleme mit dem sozialen Umgang haben. Und das ist auch, das zeigt uns ja auch Gamergate und all der ganze Kram, dass es unheimlich viele Leute sind, für die das was Wichtiges in ihrem Leben ist, weil sie sich daran festhalten. Also ich habe auch den Eindruck, dass es teilweise sowas wie Abreagieren ermöglicht, wirklich. Ja. Spätestens wenn man dann beim dritten Boss von Sekiro irgendwie ins Keyboard beißt und den Controller durch den Monitor wirft. Das ist ordentlich abreagiert. Ja, mal wieder eine gute Meldung sozusagen. Ja, für die Leute, die immer nur sagen, wir würden so ätzende, dumme, saublöde Sachen zeigen. Wie das, ja, ich das einmal, aber auch die Leute, die das behaupten, die können ja eigentlich einen Multiplayer nicht verstanden haben oder so. Nur. Ja, aber dafür haben wir uns wieder unbeliebt gemacht bei den Leuten, die sich beschweren über unsere Kernthemen. Gaming ist kein Thema, das gehört dazu. Merkmale der weißen Überlegenheit. Also hier haben wir anscheinend einen Slide bei irgendeiner Veranstaltung. Im Hintergrund sieht irgendwie so nach einem Hotel aus oder sowas, keine Ahnung, oder die Architektur auch. Also es ist wahrscheinlich irgendein Workshop oder irgend so ein Mist, wo am arbeitenden Menschen halt erzählt wird, dass, weil sie weiß sind, sie zu den Bösen gehören. Und ich fand diese Merkmale wunderbar. Ich habe auch auf Twitter schon mal geschrieben, was ich zu den einzelnen Sachen zu sagen habe. Aber allein schon das erste Pärchen, Perfektionismus und ein Sinn für das Dringende. Das ist weiße Überlegenheit, oder was? Wenn man sagt, hier, macht es richtig und sieh zu, dass das bis morgen fertig ist, weil wir brauchen das, oder was? Das ist weiße Überlegenheit. Und ich meine, weiße Überlegenheit klingt ja jetzt von mir halt noch relativ zahm, aber dieses White Supremacy-Ding in Amerika ist ja ein politischer Kampfbegriff. Ja, defensive. Also ich kann dir sagen, was da zu Perfectionism noch zu ist, weil ich habe hier das Ding, worauf sich das bezieht. Dismantling Racism, a Workbook for Social Change Groups aus dem Jahr 2001. Im Auszug habe ich das hier. Perfektionismus, also little appreciation expressed among people for the work that others are doing. Appreciation that is expressed, usually directed to those who get most of the credit anyway. More common is to point out either how the person or work is inadequate. Ja, und so ganz viele Punkte, noch 5, 6 Punkte, ich lese sie alle nicht vor. Also es gibt da ein ganzes Ding zu. Ich habe das auch im Chat nochmal reingepackt. Und was zum Fick hatte das gerade mit Perfektionismus zu tun? Ja, also wie gesagt, das ist so eine Aufschlüsselung davon. Ja, da geht es darum, the characteristics of white supremacy culture. ja, und woran man das erkennen kann. Ja, und ich sag's ja nur, weil hier hat man die 8 Punkte und hinter den Punkten steht noch sehr viel Text immer. Ja, einer von den Punkten ist auch irgendwie diese Wir- oder Sie-Dichotomie oder was, ne? Habe ich gesehen. Ich weiß nicht, ob ich die verstanden habe, so. Ich glaube, das ist dieses Either-Or-Thinking, meine ich. Ja. Nämlich jetzt mal an, habe ich das so. Aber das ist auch so. Entweder oder, du musst dich für was entscheiden. Das hat doch nichts mit weiß oder schwarz zu tun. Wenn ich was essen will, muss ich irgendwie mir was zu essen besorgen. Oder ich hungere. Ja, es ist. Ich verstehe diese ganze Aufstellung nicht. Auch um Defensiveness. Das ist doch für einen Arsch. Das heißt doch im Endeffekt, wenn du dich verteidigst, bist du White Supremacist. Wenn du dich nicht verteidigst, bist du auch ein White Supremacist, weil wir das sagen. So. Und dann halt mein Liebling, Worship of the Written Word. Das ist wirklich 1984. Das bedeutet ja im Endeffekt, vergesst das, was die Leute in der Geschichte gelernt, getan, herausgefunden haben. Und fangt wieder von vorne an, weil das irgendwie, und wir müssen diesmal halt mehr gucken, ob die Gletscher halt drauf reagieren, wenn man in ihrer Nähe Hühnersuppe kocht und nicht mehr so sehr auf Messwerte oder Geologie oder sowas. Only one right way. Ja, manchmal gibt's halt nur einen. Wo ist das fucking Problem? Power hoarding. Als wenn nur weiße Menschen nach Machtanhäufung streben würden. Haben andere nie getan. Genghis Khan, Idi Amin, keine Ahnung. Schön ist noch der Text, der unten drunter steht. Da geht es irgendwie um die Begründung, warum man das überhaupt listet. Und da heißt es so nach dem Motto, ja, wer das so nicht einhalten kann oder so, der disqualifiziert sich schon für die Zusammenarbeit mit uns und anderen auch. Also ist halt schon, ja, das Ganze ist ja so aufgemacht. Das Ganze Klasse. Ist so aufgemacht, dass man auf der einen Seite diese Merkmale hat und dann natürlich auch, wie man dagegen vorgeht. Das steht jetzt hier nicht, zum Beispiel bei Power Hoarding. Ja, da wird gesagt, man soll in der Organisation Power Sharing einführen. Ja, man soll ein Value Statement machen, in dem das. Also, Power Hoarder vorbeikommt. Man soll Diskussionsrunden machen, wie gutes Management aussehen kann und. Ja, das muss also das Management muss mit den Angestellten zusammenarbeiten. Man muss akzeptieren, dass sich die Dinge verändern und das ist alles gut und darf nicht hinterfragt werden. Und man muss sicher gehen, dass man eine Mission hat, auf die die Organisation ausgerichtet ist. Also das Ganze, es geht nicht nur darum, was für Punkte hat White Supremacy, sondern auch, wie man das in Organisationen, das kann Firmen sein, das können Unternehmen sein, das können NGOs sein oder was auch immer, umsetzen kann, um dagegen vorzugehen. Oder ja, weil, also habe ich bisher auch in jeder Firma erlebt, wie die Leute sich irgendwie, die Weißen und die anderen sich zusammengerottet haben und dann gegeneinander, ja. Es ist ja auch nicht alles blödsinnig, nur was hier steht, nur es ist halt gemünzt auf eine bestimmte Ideologie. Wie schon gesagt ist, das sind alles Sachen, die auch andere Leute hervorbringen. So, ne? Aber auch noch hier zum Abschluss, Progress is bigger, finde ich auch so, ja, Progress sorgt dafür, dass viele People of Color was auf dem Teller haben, zum Beispiel in Entwicklungsländern. Dann ja auch der Sense of Urgency, würde ich sagen. Dann Objectivity. Ja, Moment mal, ich muss hier, Progress is bigger more, ja, da geht es um Kapitalismus, Ausbeutung, bla bla bla bla bla, das ist damit gemeint und was man dagegen machen soll, man soll ein Seventh Generation Thinking einführen, also wie die siebte Generation von jetzt, dadurch beeinflusst wird, für das, was man gerade macht. Ja, der siebte Sohn eines siebten Sohnes. Ja, alles in Ordnung. Also wie gesagt, das ist ganz schön viel Text. Ich verlinke das einfach später mal, wenn wir es jetzt hier nicht weitermachen, weil da steckt schon sehr viel dahinter, auch ideologisch gesehen, nur das ist schon aus dem Jahr 2001. Meldet! Ja, das auch. Das ist ewig her. Ja, ist die Woche auf Twitter aufgepoppt. Also ich kann mal noch mal sehen, wie lange diese Scheiße schon läuft. Ja, haben sie lange daran gearbeitet, dass es dann endlich im Mainstream angekommen ist, ne? Ja, und hier, ja, weiß ich überhaupt nicht mehr. Ich habe den Artikel nicht gelesen, gebe ich zu. aber ich konnte auch nicht, weil ich habe so lange über die Titelzeile lachen müssen, dass ich irgendwie nicht dazu gekommen bin. Aber Chris kann uns, glaube ich, zum Thema kritische Schwarzness noch einiges sagen. Ja, das werde ich tun, und zwar in zwei Quellen weiter. Okay, also der nochmal dann für die Leute, die uns nur zuhören, da stand gerade über einem Artikel der Begriff People of Color löscht schwarze Menschen aus, let's retire it, also lasst es uns in den Ruhestand versetzen. Also kaum haben wir gelernt, POC zu sagen, wenn wir Schwarzer meinen, nicht, dann ist es auch schon wieder vorbei und wir müssen jetzt was anderes sagen, da wird uns der Christ nachher sicher was zu sagen. Und weil das Gejammer noch nicht groß genug war, haben wir jetzt hier den Artikel, wir haben ja ungern Sachen von Weiss hier, aber manchmal muss es sein. Ich bin in den 90ern aufgewachsen und habe nie eine Lehrerin of Color zu Gesicht bekommen. Du wirst es nicht glauben, liebe Rebecca, aber das ist auch kein Grundrecht. Das ist auch heute noch, sind die meisten Lehrenden an Schulen und Hochschulen weiß. Ja, fuck, echt. Wirklich, Rebecca. Die sind weiß, so wie die Mehrheitsbevölkerung in dem Land. Und ja, vor allem so wie die Mehrheitsbevölkerung zu dem Zeitpunkt, wo die Leute angefangen haben zu studieren, um den Karriereweg einzuschlagen, der die zum Professor überhaupt mal befähigt. Ne? Das jetzt mach's mal nicht so kompliziert, Abel, die Rebecca versteht das nicht. Und da gibt es ein Interview mit einem Herrn Karim Feridoni, das ist ein Professor. Für was ist der Professor? Wo stand's? Sozialwissenschaftler und Rassismusforscher, wer hätte es gedacht? Also 1a wahrscheinlich schon ausgerichtet. Warum ist es so wichtig, dass mehr People of Color an Schulen oder Unis arbeiten? Die Lehrerinnenzimmer und ProfessorInnenränge, Anmerkung der Redaktion, Feridoni macht im Interview eine kurze Pause, wenn er Begriffe gendert, und deshalb nutzen wir in diesem Text den Unterstrich, sind noch kein Spiegelbild unserer Gesellschaft. Ja, fuck, echt! Die Obdachlosenheime sind kein Spiegel unserer Gesellschaft. Die, was weiß ich? Wenn da keine Schwarzen sind, dann ist das ein Spiegel unserer Gesellschaft. Also es gibt ja welche, die sind nicht so zahlreich, dass da über welche sein müssten. Das muss sich ändern. Vielen People of Color wird bereits in der Schule nicht zugetraut, einen akademischen Beruf zu erlangen. Mann, mir haben sie nicht zugetraut, aufs Gymnasium zu gehen, als ich in der 4. Klasse nur eine 3 in Mathe hatte. Und man muss sich halt durchbeißen manchmal. Oh, niemand kann beziffern, wie wenig weiße, nicht weiße Professuren es in Deutschland gibt. Ich persönlich kenne 15 bis 20 ProfessorInnen of Color von insgesamt ca. 60.000. Das sagt natürlich viel aus, wenn wir... Ich kenne 60.000 Professoren? Oder wie? Hey, es gibt insgesamt 60.000 Professoren oder 62.000 Professoren. Und Herr Feridoni kennt 15 bis 20 of Color und das ist ihm zu wenig. Ist halt die Frage, ob das vielleicht dran liegt, dass er sich da mehr bemühen müsste oder es so wenig gibt, aber beides ist kein Grundrecht. Ich kann es nur nochmal wiederholen. Wenn du aufwächst, einen Beruf ergreifen willst und du niemanden siehst, der aussieht wie du und deinen Traumberuf ausübt, denkst du, vielleicht ist das nichts für mich. Das sind die gleichen... Ja, so denkt man vielleicht, wenn man ein Rassist ist, ja? Das kann ja sein. Eben. Es geht darum, irgendwelche Leute... hinterfragen hier. Bisschen Minderheiten auch Jobs zuzuschieben, die jetzt von einer Mehrheit besetzt werden, eben von den alten weißen Männern. Eine Unikollegin von mir achtet bei der Auswahl von Mitarbeitenden darauf, wie viele Personen of Color einzustellen. Sie wurde gefragt, warum bei ihr nur Ausländer arbeiten. Bei Frauen, die vermehrt Frauen fördern, oder bei Nichtweißen, die andere People of Color einstellen, heißt es oft, es werde nicht nach Leistung eingestellt. Dabei wurden weiße heterosexuelle Männer aus der Mittelschicht über Jahrhunderte hinweg nicht vornehmlich wegen ihrer Leistung eingestellt, sondern aufgrund von Rassismus, Klassismus, Sexismus und Heteronormativität. Ich glaube, das war länger so. Das ihr seid echt, Entschuldigung, diese Ideologie ist so geisteskrank, als wenn das irgendwie keine historische Entwicklung gewesen wäre, als wenn wir immer noch immer noch irgendwie an diesen Sachen festhalten würden. Das tut die Gesellschaft ja überhaupt nicht mehr. Ja, dementsprechend gibt es ja auch welche, die reden dann immer so nach dem Motto, morgen könnte das zu Ende sein. Wir haben, es ist nicht sicher, dass wir die Emanzipation auch auf dem Stand halten können oder sowas. Also das sind auch so hanebüchene Darstellungen, finde ich. Universitäten und Schulen haben der Gesellschaft gegenüber eine Verpflichtung. Wenn Menschen of Color sich nicht bewerben, muss man aktiv dafür sorgen, dass sie das tun. Wie stellst du dir das vor, Karim Feridoni, dass dann so Pressgangs durch die Problemviertel gehen und dann da irgendwie Leute in Studien zwingen? Oder unterschreib jetzt sofort. Du studierst da morgen, was weiß ich. Ja, oder? Stelle wird nur geschaffen, wenn die Person die Anforderungen erfüllt, also schwarz ist oder eine Frau. Also bei den Professorenprogrammen war das ja so ein bisschen so. Da konnten sie zwar angeblich frei suchen, aber es wurde nur die Stelle überhaupt geschaffen, wenn eine Frau gewählt wurde. Spitze, ne? Statt und dann auch so eine absolute Kafka-Trepp. Er sagt, er hat dann per Fragebogen Leute befragt. 60% haben angegeben, dass sie Rassismus im Lehrerinnenzimmer, in Studienseminaren oder im Klassenraum erfahren haben. 40% waren anderer Meinung. Und dann hat er nochmal spezielle Interviews geführt. Und wozu er gekommen ist, ist das Ergebnis. Die Zahl vom Anfang sagt also im Grunde nichts aus. Denn auch die Personen, die sich den 40% ohne Rassismus-Erfahrungen zuordnen, haben solche Erfahrungen gemacht. Das ist Wissenschaft, oder? Also mit der Gewalt die Leute sagen mir was, genau. Und dann drehe ich so lange daran rum, bis ich hinterher behaupten kann, die Leute wüssten halt nicht, wovon sie reden, und es wäre schon besser, wenn ich für sie die Meinung bilde, oder was? Oh. Ja. Ich kenne viele weiße Menschen, die schon beleidigt sind, wenn sie als weiß bezeichnet werden, sagt Rebecca zu Herrn Ferry Dingsbums. Weißsein ist in Deutschland die Norm und die bleibt unhinterfragt. In unserem Hörsaal oder in unserer Redaktion gibt es Rassismus. Lasst uns drüber reden. Dann reagieren viele weiße Menschen dünnhäutig. Sie selber erfahren keinen Rassismus und sagen, stell dich nicht so an, das war nur ein Witz. Wisst ihr, wie ihr mir auf den Sack geht? Ah, ein Witz. Da konnten wir ja keinen Witz verstehen. Klammer auf, lacht, Klammer zu. Genau. Wann war es ein Problem, dass Frauen an Schulen Kopftücher trugen? Als sie die Schulen putzten oder erst als sie gesagt haben, ich trage ein Kopftuch und ich möchte unterrichten? Ja, das hast du richtig, richtig festgestellt. Solange die halt nicht vor Kindern stehen und denen Vorbild sein sollen, können die tragen, was sie wollen. Wenn sie aber vor Kindern stehen und denen was vermitteln wollen, möchten wir da keine religiösen Symbole an den Leuten haben. Where is the fucking problem? Was können einzelne weiße Personen denn tun, um das gesamtgesellschaftliche Problem zu verbessern? Die einzelne weiße Person kann sich mit Rassismus beschäftigen und der Frage, was Rassismus mit ihrem Leben zu tun hat. In Bezug auf strukturelle Maßnahmen, zum Beispiel bei Stellenausschreibungen und so weiter und so fort. Also gebt mir und meinen Kumpels Jobs und das hilft dann ganz sicher bei irgendwas, wovon ich nicht genau weiß, was es ist. In welcher Gesellschaft wollen wir leben? Diesen Weg müssen weiße Menschen und Personen of Color zusammengehen, und zwar auf Augenhöhe. Ja, ist voll auf Augenhöhe, wenn deine Kollegin irgendwie nach Hautfarbe Leute einstellt oder nach Herkunft. Das ist total auf Augenhöhe, merke ich gerade. Ja, weiß lesen ist immer wieder für einige Kopfschmerzen gut. Und ich habe mir schon verkniffen, das mit irgendeinem Akzent vorzulesen. Ja, passt zu weiß auf jeden Fall. Ja. Verschiedene Geschichten erzählen. 30 Jahre Intersektionalität. Die US-Juristin und feministische Vordenkerin Kimberly Crenshaw wird in Berlin gefeiert. Ja. Von allen gefeiert? Nicht von allen. Denn unter diesen ein Leuten... Ein kleines Dorf voller unbeugsamer Hannoveraner. Genau, unter den Leuten, die sich an jedem Tag da eingefunden hatten, befanden sich nämlich auch meine Person und der Ebel und der Sebastian von Red Pill Berlin, damals der da die Premiere organisiert hatte, der ist auch spontan mitgekommen. Und wir haben uns also ja, da zum Gunda-Werner-Institut begeben und uns

Ja, anhand von Geburtsmerkmalen oder so, ne? Ja, auf jeden Fall unveränderlichen Dingen. Ja, unveränderlichen Dingen auch, weil diese Religionssache, die bringen sie da immer mehr mit rein. Das, die Kybra war Meinung übrigens auch da. Raus, ne? Die ist die da auch umgegeistert. Sorry. Die war auch in Berlin, oder was? Die Kybra war da, ja, habe ich auch mal gesehen, live und in Farbe jetzt, ja. Mann, du hast ja fast das Feministensammelalbum voll. Ja, das war natürlich auch alles sehr bunthaarig da und so. Und wir drei sind auch ziemlich aufgefallen, eigentlich so. Hast du Mikroaggressionen verursacht oder so? Drei glatzköpfige Männer über 30, also so viel gab es da nicht, auf jeden Fall. Aber der Abel ist Schwabe auf Color. Ja, es gab so ein paar Soyboys, aber ich glaube, so von den Herren, die da waren, wären wir fast als alte Herren durchgegangen, weil so viel Ältere waren da eigentlich nicht mehr. Ja, die werden da auch gar nicht reingelassen. Ja, jeder über 30 spielt ja auch nicht mehr mit oder so, ne? Eigentlich. Ja, die sind dann schon vernünftig genug, genug Lebenserfahrung, um zu merken, dass es nicht so gut ist. Die ziehen sich dann eher mit einem guten Wein an ihren Kamin zurück und lassen die Crenshaw Crenshaw sein. Lassen die Intersektionalität, genau, lassen die Crenshaw einen guten Mann sein, meinst du? Klappt schon. Was ist Kimberley überhaupt für ein Name? Ja, der klingt nicht so indigenous, ne? Klingt nach Tyrone. Klingt wie die Schwester von Kevin. Finde ich. Ist das nicht ein weiblicher Kevin? Ja. Ist das denn da? Das war vom Price. Preis macht Pause. Oh ja, es geht um, das ist ein Twitter-Thread, da geht es um, ja, das, den wollte ich eigentlich nur als Empfehlung reinstellen. Leider werden die Bilder jetzt hier nicht angezeigt, das ist schade, weil es sind ein paar interessante Sachen. Es geht um, es geht mal wieder um die Art und Weise, wie Studien erstellt werden und peer-reviewed werden und wie ja, was da alles schief läuft. Ja, wir hatten ja im letzten Stream hatten wir ja die vier apokalyptischen Reiter. Hier haben wir noch ein weiteres, die Univariate Fallacy. Die sagt im Endeffekt kurz gesagt aus, dass halt ja, dass Sachen miteinander verglichen werden und Sachen, die deren Ursprung bekannt ist, ja, deren Kausalität bekannt ist, eins zu eins auf andere übertragen werden, obwohl es andere Gründe dafür geben könnte. Ja, also, so, das ist es im Endeffekt. Ja, und hier sind ein paar Beispiele genannt, unter anderem, ja, welches war es, ist das erste oder zweite war ein sehr gutes Beispiel, weil da ging es auch um eine Sache in eine intersektionale Studie, ein Paper zu dem Thema. Ja, da steht's. In this piece they hold off deploying the univariate fallacy until the second to last sentence of a nearly 3,500 word essay. Oh, jetzt muss ich meine Augen sehr stark zusammenkneifen. My feeling is that since there is not one biological parameter that takes over every other parameter, at the end of the day, gender identity seems to be the most reasonable parameter. Ja, also wie gesagt, es wird einfach von einer Sache auf die andere geschlossen und alle anderen Sachen werden ausgeschlossen. Alle anderen möglichen Varianten. Ja. Also wie gesagt. Allein was haben so Sachen wie seems to be da zu suchen? Also my feeling is, das ist ja grauenhaft. Ist das ein wissenschaftlicher Text oder was? Ja. Ich habe das Gefühl, dass die Ägypter die Pyramiden... Ja, also das ist ein Artikel aus der Nature, wo es um die Sache geht, gibt es halt ein biologisches Spektrum, gibt es zwei Gender, gibt es mehr Gender, wie sieht das aus da? Das war das Thema. Also wie gesagt, einfach nur eine weitere interessante Zusammenstellung. Aber es ist natürlich nicht zulässig zu sagen, guck mal ins Tierreich, da gibt es auch keine 800 Gender. Das ist wiederum wahrscheinlich nicht zulässig, ne? Ja, es wird einfach so eine Prämisse gegeben, worauf der Rest der Studie aufgebaut wird. Und wie es halt in dem Thread auch genannt wird, werden solche Sachen oftmals einfach nur am Rande versteckt, wie in dem einen Fall bei diesem Aufsatz, wo es darum ging, halt dafür zu argumentieren, dass Gender ein Spektrum ist, wo halt die Prämisse ganz am Ende erst genannt wird. Ja, und das, was du gesagt hast, ja, it feels like, genau, wenn das die wissenschaftliche Prämisse ist, ist es wunderbar. Ja. Grüne formulieren Kriterien für Paritätsgesetz. Mindestens 50% Frauen im Parlament. Dies muss nach Ansicht der Grünen das Ziel sein. Der Frauenrat der Partei macht nun Druck für ein Gesetz. Ja, da gibt es auch diese überparteiliche Frauenzusammenschlussangelegenheit. Ne? Die hat das doch auch gefordert. Ja, das ging aber, darum ging es aber im Prinzip nicht. Die hatten noch mal irgendwas anderes gerade mal. Und dann noch ein anderes Kriterium, was sie da festlegen wollten. Ja, finde ich richtig. Das war, glaube ich, im letzten Absatz, wenn man um das raus. Und echt nicht so viel. Was hat denn die? Ja, mir geht schon das mindestens oben irgendwie auf den Sack. Was bedeutet denn mindestens 50%? Das heißt, wenn es mehr sind, dann dürfen da immer nur die Frauen so Überhangmandate haben, oder was? Ja, das ist die ausgleichende Gerechtigkeit der Gleichstellung. Du meinst für unsere vergangenen Verbrechen so. Und genau, sagen, die halten am Patriarchat. Die Erbsünde haben nicht nur die Katholiken, sondern auch der Third Wave Feminismus an. Dabei war es doch auch bei der Erbsünde eine Frau, die in den Apfel. Also. Hoffnung auf eine Wahlrechtsreform. Ja, warum passen die denn nicht auf und schau mal, was die ganzen Fachleute dazu sagen? So, ehemalige Verfassungsrichter zum Beispiel. Habe ich gerade wieder von einem gelesen, der gesagt hat, geht überhaupt nicht, weil da halt praktisch ein Ergebnis vorgeschrieben wird und das bei freien Wahlen nun mal ein No-Go ist. Fertig. Und das hört sich für mich recht plausibel an. Ja, was sich für mich auch sehr plausibel anhört, ist immer zu sagen, ja, bei dieser paritätischen Gesetzgebung muss das dritte Geschlecht auch eingeschlossen werden. Ja, im Prinzip, ja. Jetzt 50%, zweimal 50%, was jetzt, wie jetzt? Okay. Ja gut, aber ich meine, da könnte man dann einfach sagen, da wir bisher, 72 Leute haben oder so, die sich angemeldet haben, von denen teilweise wohl auch noch Leute, die sich da rein geschummelt haben, wie wir letzte Woche besprochen haben, könnten wir einfach sagen, alle 10 Legislaturperioden kommt dann einer, wie so eine Schaltsekunde dazu oder so. Weiß nicht. Ja, was sie gerne hätten, sind klare Sanktionen, wenn es nicht eingehalten wird. Sie wollen Listen und Direktwahlkreise quotieren. Und Direktwahlkreise quotieren, wie wollen die das denn machen? Ja, keine Ahnung. Das heißt dann, ich bin dann Mann, eine Frau oder so, von jeder Partei. Das habe ich so gehört, als Vorschlag. Ja, und das würde ja vielleicht immer noch dazu führen, dass mehr Männer gewählt werden. Es ist auch nicht rechtskonform, weil irgendwie man kann auch eine Männerpartei machen, da sind ja keine Frauen, wa? Oder umgekehrt, dann machst du eine Frauenpartei, sind eben keine Männer. Wie sollst du einen Mann aufstellen dann? Das mit dem Sanktionieren, finde ich. Also, ja, typisch Grüne, ne? Ich habe letztens unter einem Tagesschau-Artikel einen Kommentar gelesen, wo jemand einfach geschrieben hat, ja, wer irgendwie das nicht schafft, oder sich nicht dran hält, muss halt von der Wahl ausgeschlossen werden. Das ängstigt mich, dass Leute so dumm sind, zu glauben, man könne so einfach mal sagen, ja, wer unseren Gender-Lulu nicht erfüllt, der darf nicht bei die Wahl mitspielen. So, das ist so. Ja, ich meine, wenn sie das eh alles komplett auf dem Reißbrett gebaut haben wollen, dann sollen sie die ganze Scheiße sich direkt sparen. Also ich bin mittlerweile so weit, dass ich mir sage, wenn dieser ganze Kram immer so alternativlos ist und dieser ganze alles mit Kirche und das ganze Zeug und diese ganzen NGOs, wenn die alle nichts falsch machen können, wofür braucht man dann überhaupt noch die Politik? Dann sollen sie so einen Ältestenrat machen, wo die alle drin sitzen, wenn die alle nichts falsch machen können, und dann sollen sie da ihren Krempel planen und fertig. So. Also geht das auf jeden Fall alles günstiger. Lustigerweise kommt es auch später hoffentlich, wenn du den Eier hast reingenommen, kommt später auch nochmal die Forderung von der Extinction Rebellion, dass wir praktisch Räte gründen sollen mit zufällig ausgesuchten Leuten. Der letzte Absatz ist trotzdem nochmal schön: mit einem Paritätsgesetz oder einer Frauenquote allein sei es nicht getan. Stellen deshalb auch die Grünen fest, um mehr Frauen für politisches Engagement zu gewinnen, müsse sich die politische Kultur in den Parteien und Parlamenten ändern, heißt es in dem Papier, das am Samstag beschlossen werden soll. Es brauche Frauen-Mentoring-Programme, Frauenräume und ein Redeverhalten, das alle Menschen anspreche und niemanden ausschließt. Eine Redeverhalten. Gott, dann darf der Hofreiter aber nicht mehr auftreten. Jo. Der spricht mich nämlich überhaupt nicht an. Ja, oder die Fühners spricht mich nicht an und die Roth spricht mich nicht an und die Baerbock und die Göring-Eckardt, die sollen alle mal verschwinden, weil die sprechen mich nicht an. Tschüss. Gott, ey. Demokratie, machen wir uns, wie wir wollen. Ja, das ist leider ein sehr guter Übergang zu diesem hier. Das ist ein Beschluss des FDP-Bundesvorstands. Also das kommt jetzt mal nicht von diesem Parteitag am letzten Samstag, bei dem ich ja auch zugegen war, sondern das hat quasi der Bundesvorstand schon an dem Donnerstag vor dem Parteitag beschlossen. Und das ist hier für einen respektvollen Umgang miteinander. Leitlinien liberalen Miteinanders in Klammern Code of Conduct der Freien Demokraten. Und jetzt habe ich keine Ahnung, wie das in anderen Verbänden so ist. Ich kann nur von Hannover berichten. Und in Hannover habe ich absolut nicht das Gefühl, dass sich da irgendjemand irgendwie schlecht behandelt oder nicht richtig erzogen ist oder was weiß ich nicht was alles. Also ich habe überhaupt keine Ahnung, was diese Scheiße soll, aber diverse Leute wollten mich davon überzeugen, dass das ganz besonders sinnvoll wäre. Und dass man das unbedingt braucht. Und natürlich auch einer der Hauptgründe ist halt eben auch wieder, weil sie sagen, die Frauen und die erwarten was anderes und die wollen nicht mitmachen, weil das alles so schlimm ist mit dem Verhalten und so. Und da, also ich habe auf jeden Fall wieder Déjà-vu gekriegt mit Piratenpartei. Ja, komme ich gleich zu. Aber ich habe auf jeden Fall wieder ein Déjà-vu gekriegt zur Piratenpartei oder generell diesen ganzen, das ist ja auch so ein Standardding mit den Progressiven, dass sie immer irgendwie behaupten, überall wäre das Verhalten der Leute so schlecht, weil man sich irgendwie lustig macht über irgendwelche oder weil man irgendwelchen Feminismus nicht haben will oder. Und da müsste man dann mit irgendwelchen Verhaltensgrundlagen irgendwie rankommen. Und da hatten sie ja dann damals doch schon bei ACS im Plus so Sachen, wo sie dann da reingeschrieben haben, Vergewaltigung ist nicht okay. Und die Leute sich dann gesagt haben, so, ja, ist nicht okay, ist auch schon gegen das Gesetz, wofür braucht man diese Scheiße? Und eigentlich ist es auch eine Riesenunterstellung, weil man irgendwie den Leuten damit unterstellt, dass sie jetzt speziell jetzt diese Leute, die sich da irgendwie zusammenfinden, dass die jetzt irgendwie eine besondere Gefahr irgendwie wären. Also jetzt mehr als irgendwie zwei Wildfremde, die sich irgendwie auf der Straße begegnen oder so, ne? Für ja, die halt spezifische Regel, so eine, man kennt das ja vielleicht, man sieht so eine Regel und fragt sich, oh Gott, was ist denn da mal passiert, dass man extra so eine Regel aufschreiben musste, sowas wie, es ist verboten, die Bürogegenstände am Arbeitsplatz sich irgendwo einzuführen oder so. Ja, ja nee, das gibt's nicht, so klar wird das auch gar nicht. Und, ja, aber ich meine, das ist wahrscheinlich, ich würde einfach sagen, die fühlen sich bemüßigt, Haltung zeigen zu müssen. Wir müssen es jetzt nochmal extra aussprechen, die Selbstverständlichkeit. Ich finde es da nicht auch nicht aus, das bleibt auf so einer Ebene der Nichtbeschreibung oder so, auf so einer abstrakten, ja. Ja, da trieft halt diese ganze progressive Weltsicht halt raus. Ne? Also, dass wir ja angeblich hier in einer Welt irgendwie sind, wo sich halt alle Leute hassen und alle Leute nur beleidigen und alle Leute nur Krieg gegeneinander führen. Und ja, und sich nicht wohlfühlen, ne? Das mit dem Wohlfühlen steht ja auch drin, man muss sich ja wohlfühlen. Wo ich mir aber denke, ja, also ich meine, ich war ja auch schon im Ehrenamt irgendwo, wo es nichts Politisches war, ne? Und da habe ich mir halt auch gedacht, ja, die Leute müssen schon irgendwie hier zufrieden sein, weil es ja ihre Freizeit, aber ich sag mal so, in diesem ganzen politischen Kram, da gibt es halt Themen, bei denen man sich nicht wohlfühlt. Das ist einfach so. Ja, vor allem, wenn sie dann irgendwelche Sachen durchsetzen wollen mit Verboten und so weiter, dann spricht das ja irgendwie dagegen. Ne? Ja gut, was heißt Verbote? Also die können ja nichts verbieten, das ist ja der Witz. Ja, okay. Also hier haben sie halt also eben auch... Also die Progressiven meinte ich jetzt auch nicht unbedingt direkt die FDP, ja. Sondern eher so diese progressiven Flüge. Hier haben sie halt auch drinstehen, dass es da Konsequenzen dann geben soll, wenn man jetzt dagegen verstößt. Also wenn man da jetzt nicht irgendwie diese... Also hier ist die Rede von sexueller Belästigung und sonstiger Belästigung, wo ich mir halt auch denke, was da jetzt drunter fallen soll. Also. Ja, der hat mit mir gesprochen. Ja, genau. Also. Respektlosigkeit und Übergriffigkeit finden in unserer Partei keinen Platz. Diskriminierung, sexuellen Belästigung, allgemeinen Belästigung, Herabsetzung der Person, sonstige abwertende Verhaltensweisen wird aktiv entgegengetreten und ein bisschen weiter unten steht, dass Anlaufstellen geschaffen werden müssen. Also ja, das stimmt schon, es ist so ein bisschen wie, dass man ganz normales Verhalten immer aufschreibt oder so. Vorstände, Vertrauenspersonen, je ein Mann, eine Frau, also schon mal zwei Leute. Dann in allen Gliederungen die Benennung von zwei Vertrauenspersonen, die nicht Mitglied im Vorstand sind. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Gliederungen es gibt, aber alle Gliederungen mal zwei, haben wir schon ein paar Pöstchen zusammen. Ja, die kriegen ja kein Geld dafür. Das ist alles nur, wer hat da Bock drauf? So. Und dann wählen sich zwei Progressive und dann hast du halt auch direkt ein Gefälle dann wieder. Und das ist es heute auch. Normale Menschen werden das im Leben nicht als Anlass nehmen überhaupt. Selbst wenn sie irgendwas wirklich Dummes irgendwie da haben oder so. Ne? Ich sag mal so sonstige Belästigung so. Ne? Mich riecht das total auf, wenn die Leute in meiner Anwesenheit irgendwie rauchen. So. Oder gehe ich da jetzt hin und sage, hier hat einer geraucht, dann fühle ich mich jetzt hier nicht wohl oder wie. Und dann erwarte ich dann, dass die irgendwie ein Parteiausschlussverfahren einleiten oder was. Das macht doch kein Mensch. Ne? Es ist nur hilfreich für irgendwelche Leute, die, wie wir das gerade wieder hatten, vom progressiven Head Vampire hier mit, und wenn unsere glorreiche Belästigungsanschuldigung durchgekommen wäre, dann hätten wir keinen Irakkrieg gehabt und so. Ne? Für solche Leute ist das. Die können sowas benutzen. Ja. Ja, ist tragisch, dass die FDP auch diesen Weg geht. Also scheint keine Partei dagegen geimpft zu sein, gegen diese Viren irgendwie. Ja, und das ist jetzt dieses Ding, was ich euch vor zwei Wochen schon präsentiert hatte. Damals war es halt nur ein Antrag und jetzt ist es, wie man oben drüber lesen kann, ein Beschluss. Das haben sie also jetzt beschlossen alles und im Endeffekt haben sie da jetzt auch nichts irgendwie groß rausgestrichen. Sie haben sogar noch ein paar Sachen dazugepackt. Zum Beispiel sind sie jetzt auch der Meinung, dass man gegen diese unglaublich unfaire Tamponsteuer vorgehen muss. Also, ne, schön nochmal irgendwie alles, irgendwie, wo wir jetzt seit Jahren dagegen reden, hier irgendwie jetzt dann alles verfolgen wollen, ja. Also, ja. Aber ihr habt noch nicht beschlossen, dass ihr den FDP umbenennt in FDE, Freiheit durch Emanzipation. Das kommt noch, oder? Das kommt wahrscheinlich noch, ja. Ne, ja, ich meine, ja, es ist halt alles, steht zwar viel drin von Freiheit, aber im Endeffekt hat es mit Freiheit halt wenig zu tun. Also, weil man will ja überall andere Ergebnisse haben. Das ist ja alles falsch. Ne? Zu viele Männer entscheiden sich für technische Berufe, zu viele Frauen für soziale Berufe. Und das ist jetzt falsch. Also nach offizieller Meinung der FDP ist das jetzt schlecht und nicht hinnehmbar und muss sich alles ändern. Wisst ihr Bescheid? Frauen in die Küche zwingen? Nein. Frauen in die Politik zwingen oder zur Arbeit? Ja. Ja, genau. Und was mich halt noch mehr runterzieht an dieser ganzen Nummer, ist eigentlich die Tatsache, wie wenig beachtet das war und auf was für ein Unverständnis man da getreten ist, wenn man dieses Ding überhaupt thematisiert hat, weil es haben sich alle tierisch aufgeregt über diese Zielvereinbarung und ob das jetzt eine Frauenquote ist und sind Leute ausgetreten und so weiter und so fort, riesen Trara und Brimborium, weil ja dann weil sie heißt dann so nach dem Motto so, ja, und dann gelten die Frauen nur als Quotenfrauen und so, und das ist alles furchtbar so, ne, dass die Frauen irgendwie als Quotenfrauen dann gelten. Das ist schlimm, da muss man ewig drüber diskutieren und das findet man furchtbar und da muss man dringend gegen vorgehen. Aber diesen ganzen Kram, den sie hier festgeschrieben haben, so, das ist alles in Ordnung, das ist alles okay, das ist alles vollkommen richtig, und dass man da irgendwie reinschreibt, irgendwie hier, ja, weil die hier die Frauenberatungsstellen sagen, dass die digitale Gewalt gegen Frauen so groß ist, das muss man alles mit reinschreiben, damit wir das auch ja alles in Zukunft halt fest haben und jedem dann irgendwie sagen können, so, ja, hier, guck mal, unsere Beschlusslage, so, ne? Also da können wir uns ja jetzt nicht beschäftigen irgendwie. Da müssen wir jetzt losmarschieren hier, schön irgendwie, ja, was man auch drunter schreiben könnte, ist Beschluss für Koalitionsfähigkeit mit den Grünen, könnte man das auch nennen. Weil die Hälfte von dem Krempel ist Kram, den die Grünen auch schon lange unbedingt haben wollen. Und dann hast du jetzt eine Basis, wo du sagen kannst, okay, wir kriegen unseren Wirtschaftskrempel und ihr kriegt euren Gender-Krempel. Und dann haben wir hier eine Basis, wo wir irgendwie drauf arbeiten können oder so. Also es ist furchtbar. Also es ist genau das Zeug, wo man eigentlich mit einer Opposition für bräuchte, gerade halt eben von liberaler Seite. Haben sie sich jetzt hier quasi reingeschrieben, dass man es alles haben will, dass man es alles gekauft hat, dass man es alles richtig findet, dass man es alles unbedingt will. Und ja, auch wie das präsentiert wurde und diese ganzen Diskussionen dazu waren auch grausam, grottig, furchtbar. Also diese Maren Winter, die mag ich immer lieber, die das da irgendwie präsentiert hat, weil das kam ja aus so einem Arbeitskreis raus, wo die drin war. Und die hat zum Beispiel diesen ganzen Aspekt mit der Istanbul-Konvention und diesem Zeug, das hat sie überhaupt gar nicht erwähnt in der Vorstellung, so als wäre das da überhaupt gar nicht drin. Das fand ich schon mal bemerkenswert. Hat das auch alles so geframed, so nach dem Motto so, ja, und wenn ich dann am Montag in die Kita gehe und meine Freundin mich fragt, so, ja, was ist denn jetzt mit der FDP und mit den Frauen, dann kann ich sagen, hier, tralala und blablub, ne, so nach dem Motto, ich brauche das ja alles gar nicht so, ne, nur weil dieses ganze Zeug alles ich unbedingt haben will und es nur mir zugute kommt alles, so, ich mache das ja nur für die anderen. Alter Schwede, ey. Ja. Die Presse hat ja das Narrativ, das sie da verkaufen wollten, ganz gut genommen, ne? Also haben wir überall geschrieben, dass es keine Quote wäre bei der FDP. Ja, das ist ja nochmal was anderes gewesen, ne? Also das war halt diese Nummer mit der, das haben sie auch am Donnerstag schon entschieden, das kam ja nicht auf den Parteitag, aber von dieser Tina Pannes, da hatten wir letztes Jahr schon mal so ein kleines Video, wo sie sich über den Quotenkram aufgeregt hat, hier gezeigt und die hat ja noch so einen Antrag gemacht, dass sie das halt nicht haben will, aber den Quotenkram halt nicht haben will, nicht das, was ich euch jetzt gerade eben gezeigt habe. Der wurde dann auch besprochen am Sonntag und aber da haben dann auch 60% der Leute quasi jetzt von den Parteitagsdelegierten dagegen votiert, also sich gesagt so, ja, muss sein und ich habe dann so Argumente gehört wie, ja, früher war ich auch gegen die Quote, aber dann haben mir andere Frauen gesagt so, ja, du verstehst das nicht, wenn du noch ein paar Jahre hier bist, so irgendwann merkst du dann schon, wie sich nichts verändert, wo ich mir auch denke, so, was denn? Was soll sich denn verändern? So, ihr wollt hier mitmachen, ihr macht hier mit, so, und alles andere ist halt eben Parteiarbeit, so wie bei allen anderen Leuten auch. Was soll sich da verändern? Ja. Wie sich nichts verändert. Was wollt ihr denn zum haben? Guten. Ja, zum Guten muss sich ja das verändern, alles. Ja, auf jeden Fall. Und diese Dame hier auf jeden Fall, die Frau Wolf, die ist ja dann irgendwie öffentlichkeitswirksam ausgetreten. Dieses Schreiben von ihr, das findet sich da auch in sämtlichen Beiträgen zu einem Thema wieder. Aber da geht es aber jetzt halt auch nur um die Frauenquote. Ne? Also da geht es jetzt nicht um das, was ich euch eben gezeigt habe. Weil das ist ja alles richtig und wichtig und da braucht man ja nicht weiter drüber nachdenken. Ja, das fand ich ja auch ziemlich krass eigentlich, dass hier so diverse Frauen dann im Vorfeld von dieser ganzen Sache, also die jetzt bei FDP sind, hier so Sachen erzählt haben, irgendwie von Mobbing und üble Nachrede, mit der andere Frauen in der FDP sie quasi von Posten und von Mitwirkungen fernhalten wollen. Ja, also das hätte ich jetzt auch nicht erwartet, eigentlich. Obwohl, ja, was wundert es einen noch nach der ganzen Zeit. Aber da, ne, aber die Männer, die sind das Problem. Wir brauchen Code of Conduct, weil das ja alles eine Männerpartei ist. Und, ja. Weißt du Bescheid. Üble Nachrede, Lügen, Mobbing, Grund, Doppelpunkt, den eigenen Frauenbonus nicht teilen müssen und weibliche Konkurrenz ausschalten. Nein, doch. Oh. Frauen können fies sein. Echt? Und sich gegenseitig hinterrücks irgendwie. Ja, und vor allen Dingen versuchen. Machtpolitik, ne? Machtpolitik. Machtpolitik nach Geschlecht. Das, was sie immer den anderen Leuten vorwerfen, wo sie meinen, das wäre das, was die Männer machen, machen sie selber. Definitiv. Naja, das ist ja auch so. Guck dir die Gamergate-Gegner an, die Gamergate immer als Sexual Harassers bezeichnet haben und am Ende kam raus, die sind das selber. Also, das ist ja nichts Neues. Ja, sie machen aber auch nichts anderes als ihre komische Frauenkritik, ne? Machen wir selber. Oder der Chef vom UN-Kinderhilfswerk. Ich meine, das passiert doch ständig. Ja, wie? Das geht ja jetzt gar nicht mit den Sachen zusammen, die wir bisher gehört haben. Ja, Akademikerin heißt ja noch nicht, dass es jetzt unbedingt ein toller Job sein muss oder so. Aber die Frauen studieren wie wild und kommen ja auch in der Schule gut durch und so weiter mit ihrem Fleiß und Ordentlichkeit und so weiter. Ja, und mittlerweile sind es eben auch mehr als Männer und mittlerweile auch eben mehr, doppelt so viele wie vor einer Generation. Ja, fand ich nicht schlecht. Ist aber auch nicht viel tiefergehende Artikel, ich habe noch ein bisschen in den Kommentaren gelesen, wo dann die Gründe dafür erörtert werden und so, oder beziehungsweise also die Zukunftsszenarien da so ausgemalt werden, wie das so weitergeht, wer darunter leidet und so weiter. Ja. Gibt es da eine Auflistung nach MINT und okay. Nicht gemacht. Okay, weil ich kenne halt auch, ich kenne halt Frauen auf der einen Seite, die halt was Vernünftiges, eine Ex von mir ist Geologin und eine andere Ex von mir hat halt Kunstgeschichte bis zum Bachelor studiert. Mhm. Kannst du dir ja mal vorstellen, wer von beiden dann damit was Sinnvolles anfangen kann. Mhm. Das ist halt auch die Frage. Akademiker ist ja dann, heißt ja noch nichts. Was bringen mir Gender Studies, außer irgendwie... dass ich die Leute bei McDonald's an der Kasse richtig gendern kann. Oder noch so ein bisschen die Meinung in den Kommentaren, das stimmt schon, ja. Ja, ist nun mal so. Und das wird sich auch nicht ändern. Das mit der Konkurrenzsituation, das brauchen die Frauen sich da auch ein bisschen selber ein, indem sie sich eben immer für dasselbe entscheiden. Und in ihrem Bereich bleiben. Ja, so ist das. Und die finden dann auch keinen Mann mehr, der irgendwie über ihnen steht oder so, statusmäßig. Ja, ich war das in Nordrhein-Westfalen oder in Rheinland-Pfalz, ich weiß nicht genau, hat die Opferschutzbeauftragte NRW jetzt festgestellt, dass Männer Opfer zweiter Klasse sind, beziehungsweise das ist ein Zitat von einem Mann, mit dem sie gesprochen hat, hat sie erzählt. Nein, doch. Und oh. Ja, es würden Männerhäuser fehlen. Also vielleicht kommt jetzt mal so eins oder zwei NRW, wer weiß. Die CDU ist jetzt hier an der Regierung und ja, vielleicht sehen sie da eine Chance. Ich habe keine Ahnung, also sie müssen jetzt einfach auch mal, denke ich mal, mindestens so ein paar Alibi-Häuser schaffen oder so. War auch nur ein sehr kurzer Artikel, also für mich ist auch nicht hinter. Wir wollen Männerhäuser schaffen. Ja, aber ich meine, es ist ja schön, dass auch diese Nachricht ab und zu mal durch die Blasen nach oben dringt und dann nochmal. Vielleicht lesen es ja dann doch ein paar Leute. Ja, und der 55-jährige Johnny Depp, möchte sich jetzt gegen seine Ex-Frau Amber Heard verteidigen vor Gericht, beziehungsweise ja vor allem diese Vorwürfe ausräumen. Er hätte irgendwie ja um sich geschlagen, die Kinder geschlagen, sie geschlagen, was auch immer, übergriffig geworden und so. Und er meinte, er könnte das widerlegen mit relativ vielen Überwachungskamerabildern und auch mit Gesprächsaufzeichnungen von ihr und ihren Freundinnen, wie sie so verschiedene Planungen gemacht haben und so. Also wird aber richtig interessant hier bei Johnny Depp. Und der lässt sich das nicht einfach so gefallen. Das finde ich nicht uninteressant jedenfalls. Machen wir jetzt was Boulevard hier oder was? Ja, das habe ich auch so gedacht. Ne? Aber, nee, aber ist ja interessant. Also, das ist schon mal ein bisschen was Besonderes, wenn sich einer mal wehrt sozusagen auf die Art. Aber das ist auf der anderen Seite ist es halt auch ein Outlier, der keinerlei Zusammenhang mit dem größeren Problem hat, weil niemand sonst hat halt sein ganzes Haus mit Kameras und in Deutschland wäre das ja schon mal von vornherein alles fragwürdig, Leute zu filmen und das dann später zu benutzen und so. Ja, es ist eher so ein Filmstoff, als dann wirklich, glaube ich, was ändern wird. Ja, ganz allgemein wird das nichts ändern, aber es ist natürlich ein Beispiel dann dafür, wie man vorgehen muss, um gewappnet zu sein, wenn es denn klappt, ne? Also, das ist auch noch nicht, steht auch noch nicht fest. Allerdings hatte der Anwalt, den sie da gefragt hatten, doch einige ganz interessante Einsichten, wo man denkt, ja, das ist doch recht eindeutig. Also, könnte ich mal durchlesen hier auf Hollywood Magazin, wie es hieß. Tatsächlich genau aus dem, wie heißt es, aus dem Boulevard. Ja, das ist eine Meldung, also. Das ist verrückte Clownswelt mal wieder hier. Brunei verteidigt Todesstrafe gegen Homosexuelle. Und zwar haben sie jetzt so einen Brief geschrieben an die EU, wo sie Toleranz, Respekt und Verständnis fordern dafür, dass sie eine Todesstrafe für Homosexuelle haben. Das ist geil. Ja. Oh Mann. Und das ist auch nicht richtig verstanden. Ja, mit dem, weil man ja die Familie irgendwie da stärken will und die Leute, wenn das würde ja nur strafbar sein, wenn es zwei Männer vom hohen moralischen Rang und Frömmigkeit als Zeugen irgendwie ausgesagt hatten, dass da schwuler Sex irgendwie stattgefunden hat. Ja, also verstehe ich auch nicht ganz. Haben die, gehen die davon aus, dass die dann zugucken? Oder reicht das, wenn die einfach sagen, ich kann mir vorstellen, dass der Abdul irgendwie schwul ist? Ja. Das ist halt die Frage. Ja, hoher moralischer Rang und Frömmigkeit, sage ich dann nur. Ja. Ja, den Brief hatte ich auch mal mir angeguckt und eingereicht. Also so ein paar Sachen, die da drin stehen, sind mal abseits beispielsweise, die Sachen werden halt schon ein bisschen klein geredet. Hier zum Beispiel steht hier drin so, ja, wenn jemand ausgepeitscht wird, dann darf der nur vom gleichen Geschlecht ausgepeitscht werden. Also ein Mann darf nicht eine Frau peitschen, vielleicht eine Frau einem Mann, aber ich weiß es nicht, keine Ahnung. Und die Person, die ausgepeitscht wird, hat muss angezogen sein. Whipping must be executed with moderate force without lifting his hand over his head. Und die Haut darf nicht aufplatzen. Es dürfen keine Knochen brechen. Also es wird hier, wie gesagt, das wird hier, ich sag jetzt mal, hier, da geht es um eine Sache, ja, und das andere wird halt alles sehr klein geredet, wie es so ist, und die berufen sich halt darauf, dass es ja auch so ist, dass in Brunei es zwei Gesetzgebungen gibt, die parallel gelten, eine Gesetzgebung für Muslime und eine für Nicht-Muslime, und Nicht-Muslime, für die gelten diese Regeln gar nicht. Das heißt, laut deren Aussage in dem Brief, wenn jemand nicht ein Muslim ist und in Brunei ist und dann kann er homosexuell sein, dann betrifft er einen das gar nicht. So. Ja, und also es wird alles sehr klein geredet. Aber die Formulierungen sind teilweise einfach interessant, weil, wie gesagt, ich habe ja gerade das Beispiel mit dem Auspeitschen genommen. Ein bisschen seltsam. Ja. Ich verlinke es auch später mal. Ja, und hier hat sich der Gero Hocker, der ist ja einer von den Bundestagsabgeordneten von der FDP, den haben wir auch schon häufiger hier gehabt, der legt sich immer ganz gerne mit so NGOs an, was ich persönlich immer sehr gut finde. Das sollte man eigentlich noch viel mehr machen, aber bei ihm sind es eigentlich eher so Peter und NABU und diese ganzen Sachen im Naturschutzbereich, mit denen er so ein bisschen Probleme hat. Aber hin und wieder haut er ja auch mal was in Richtung Gesellschaftspolitik raus. Und hier, da ging es um dieses neue Sports Illustrated Cover mit der Dame im Burkini. Und da sagt er dann, dass sich Frauen in anderen Kulturen verhüllen müssen, ist Ausdruck mangelnder Liberalität. Komischer Traum, der in Erfüllung gegangen ist, Anführungsstrichen. Wenn Burkini und Hijab auch noch weltweit promotet werden, ja, definitiv. Ja, kann man eigentlich nichts machen als zustimmen. Das fand ich schon auch sehr, sehr merkwürdig, wie auf so einer früher, also das Swimsuit-Special ist ja immer so ein, früher als es noch keine Internetpornografie gab, war das ja so das Suchtobjekt der pubertierenden Amerikaner, so ungefähr, der jungen pubertierenden Amerikaner. Und da halt dann irgendwie mit so einem Werkzeug dann den Burkini promoten zu wollen, finde ich doch schon ganz schön verlogen. Irgendwie. Hier noch was zum Thema Islam. Wir hatten euch ja schon mal von dieser Buskampagne erzählt. Was ist das denn? Das ist die Buskampagne von der Giordano-Bruno-Stiftung. Okay. Und da geht's. Da hatten wir schon darüber geredet, weil ja diese Werbung von denen nicht bei der Deutschen Bahn erscheinen durfte, obwohl die halt Hauptsponsor vom Kirchentag sind und diverse andere Dinge. Und die hatten ja so ein paar Motive. Eins davon ist das, was wir gerade sehen mit dieser Aussage, lieber Islam, danke, dass du dich immer sehr um mich bemüht hast, aber ich finde, du bist einfach zu alt für mich. Und das ist eine von diesen Sachen, mit der sie jetzt halt diese Kampagne machen. Und dieser Bus, der ist jetzt auch demnächst in diversen deutschen Städten unterwegs. Am Dienstag ist er bei mir in Hannover. Und er war, glaube ich, jetzt am Samstag schon in Berlin. Also er kommt jetzt rum, halt auch mit diesen Reklamen drauf. Und über dieses Ding mit dem Islam haben sich halt diverse Leute aufgeregt. Und nicht nur jetzt irgendwelche religiösen Leute, halt auch Leute aus dem atheistischen Spektrum und da merkt man halt mal wieder, dass dieses Ding, diese Denke mit von wegen, ach ja, du kannst doch nicht auf den Islam einhauen und das sind doch die Armen und so und die Unterdrückten und die People of Color und was weiß ich nicht was, ne? Stehen denn so die Chancen für den Bus, dass er nicht abgefackelt ist nach der Kampagne? Ja, ich weiß nicht, ob sie das Motiv jetzt auch direkt auf dem Bus drauf haben, aber es ist schon bezeichnend. Also auf jeden Fall hier in diesem Beitrag schreiben die Macher von der Kampagne aber auch ganz klar, dass sie sich davon nicht distanzieren und dass sie dieses Motiv auch weiterhin verwenden. Die Dame, die da drauf abgebildet ist, ist wohl auch selber Ex-Moslem. Und diese Giordano-Bruno-Stiftung ist ja auch involviert in der in diesem Zentralrat der Ex-Muslime, der da mal gegründet wurde. Das ist da auch mit denen irgendwie verwandelt. Und ja, also die sind auch auf jeden Fall, also die üben auch Kritik am Islam auf jeden Fall und lassen sich das auch nicht ausreden, auch wenn jetzt diverse Leute, so Progressive in im Atheismus, die ich ja damals auch kennengelernt habe, bevor Piratenpartei und Gamergate und das ganze Zeug war, da fing das ja mal an für mich. Gegen Beschneidung und so, kann das sein? Seine Bruno-Stiftung? Das waren? Da machen die auch mit, ja. Das war diese Mein Körper gehört mir-Kampagne, glaube ich. Das sind ganz viele Sachen, die machen. Die hatten auch mal eine Kampagne gegen Religionsunterricht und gegen das kirchliche Arbeitsrecht und so, also die sind da schon ganz gut dabei auf jeden Fall. Und also mittlerweile ist es, glaube ich, so ein bisschen abgeflaut, aber eine Zeit lang waren die auch ganz viel in den Talkshows präsent und so mit dem Herrn Möller, heißt er, glaube ich, Philipp Möller, der war ganz viel in Talkshows und so. Aber ja, ich glaube, der hat auch irgendwann mal ziemlich viel Gegenwind gekriegt von den Progressiven und sich dann so ein bisschen zurückgezogen. Weil da, ja, da habe ich das zum ersten Mal gemerkt, diesen ganzen Krempel, dass man dann plötzlich nur über die Frauen reden will und dann plötzlich der Islam so unterdrückt ist und doch das Christentum viel schlimmer und solche Sachen. Also, das gibt's leider bei den Atheisten auch genug Leute, die da dieser Meinung sind. Aber ja, das wird hier trotzdem durchgezogen. Gute Sache, GWS. Und wenn der Bus zu euch kommt, dann fahrt mal hin. Gerade schon nachgeguckt, für so kleine Orte wie der, wo ich wohne, ist ja nicht gebucht. Aber nach Frankfurt kommt er auch bestimmt. Ja, Frankfurt und Wiesbaden. Hat nicht, glaube ich, mitgebracht. Der, ja, die ganzen üblichen Verdächtigen, die sind jetzt bei Facebook auch rausgeflogen. Also so gesehen eine Folgenachricht zu den anderen Plattformen, wo sie schon rausgeflogen sind. Louis Farrakhan sagt mir jetzt ehrlich gesagt gar nichts, aber die üblichen Verdächtigen. Ja, das ist sogar ein Typ, der, also ich sag mal, der Alex Jones redet eine Menge Mist, der Yiannopoulos redet eine Menge Mist, aber die haben wenigstens. Farrakhan ist ein Extremist. Farrakhan ist der Anführer der Black Muslim. Ohne Hemmung. Der ist ein politischer Extremist mit Beziehungen in höchste politische Kreise. Der ist eine absolute Unperson, der leugnet den Holocaust, macht solche Dinge öffentlich und kriegt dafür Applaus. Ja, ich wollte gerade sagen, also die anderen Typen haben wenigstens halt irgendwo einen Unterhaltungswert und so, aber der Farrakhan ist echt einfach nur ein, ja, also das ist wirklich einer, ja, eben, das muss man wirklich so sagen, ja, also auch bei so einem halt, mir wäre es lieber, wenn sie seinen Krempel nicht sperren, weil dann kann man sich wenigstens diesen ganzen Krempel angucken, den die da irgendwie verzapfen und weiß halt irgendwie, wo der Hase langläuft, ne? Also ich sehe das nicht so, dass das jetzt so viel hilft, dass sie da nichts mehr verbreiten können, weil im Endeffekt diese Ideen sind ja sowieso draußen. Und ja, und das hat ja auch wieder zu einem Streisand-Ding geführt, in dem halt niemand Geringeres als der amtierende Präsident der Vereinigten Staaten sich für Alex Jones und Paul Joseph Watson von InfoWars in einem Tweet stark gemacht hat und dann auch noch Tweets von denen geliked hat. Das gab natürlich dann auch wieder einen geistigen Nervenzusammenbruch bei den ganzen Resistance-Leuten in Amerika. Ja, ja, und auf der anderen Seite hat der Snoop Dogg sich ja total eingesetzt für den Louis Farrakhan, weil der Louis Farrakhan, nochmal, der ist ein politischer Extremist, der bis in die höchsten politischen Kreise in Amerika verwurzelt ist. Ja, was aber ist in der Democratic Party? Ja, aber das passt doch überhaupt nicht. Das passt doch gar nicht, Snoop Dogg und Louis Farrakhan. Irgendwie. Ja, da passt so einiges nicht, ja. Ich glaube, der stand sogar auf der Bühne von der Siegesfeier von Hillary Clinton mit der zusammen. Die Siegesfeier hat ja nicht stattgefunden, aber der stand. Islamizzle the Shizzle. Also, wie gesagt, Louis Farrakhan ist sehr lange sehr ungestraft davon gekommen und so eine. Also ich meine, diese ganze Ban-Angelegenheit ist problematisch aus vielen anderen Gründen. Nur man muss mal sagen, der Louis Farrakhan ist ein Fall, wo man schon wirklich drüber nachdenken könnte, wie kriminell wirklich das ist, was der macht. Ja, mit Gewalt aufrufen und Nation of Islam ist ja seine Vereinigung. Ja, die sind schon sehr oft ins Visier der Strafverfolgungsbehörden auch gekommen, weil die wegen Bildung von verschiedenen Aktionsgruppen, sage ich jetzt einfach mal, Aufruf zu verschiedenen Aktionen. Also Louis Farrakhan, wirklich, der ist schon fast sowas wie ein personifizierter Strohmann. Aber einen Eindruck zu geben, nur ein Satz aus der deutschen Wikipedia: Die Schuld an der jahrhundertelangen Unterdrückung der angeblich überlegenen schwarzen Minderheit gibt der jüdischen Blutsaugern. Also solche Sachen haut der raus und nicht irgendwie. Seit 2010 empfiehlt Farrakhan den Mitgliedern der Nation of Islam, die Lehre von Scientology zu studieren. Heute hat die Nation of Islam 1055 ausgebildete Auditoren. Das wusste ich aber auch nicht. Das ist ja krass. Was sagt Mohammed dazu? Inshallah, du musst die Auditoren haben. Ja, keine Ahnung, vielleicht hat er einfach gemerkt, dass man damit mehr Geld machen kann oder so. Ja, interessant an dieser Meldung hier, dabei ist auch noch, dass manche Nachrichtenmedien darüber berichtet haben, in einem Ausmaß und einem Art von der Geschwindigkeit, dass man davon ausgehen kann, dass die Vorwarnung hatten, dass das passieren wird. Ja, es hieß so, irgendwie eine Minute danach seien die ersten Artikel aufgepoppt, ne? Und teilweise halt auch mit passendem Artwork schon fertig, also würde mich aber nicht sagen, es gibt ja Textbausteine und viele Journalisten haben ja verschiedene Sachen als Entwürfen in der Schublade liegen, in Anführungszeichen, für den Fall, dass das passiert, damit sie nicht lange Recherche machen müssen. Aber ja, das war, nee, da wurden auf jeden Fall ein paar Leute vorgewarnt. Eindeutig. Also mit dem Dangerous war auch ein bisschen übertrieben, oder? Das müssen wir mal erklären, warum die Dangerous sein sollen, die Leute. Gut, ich meine Holocaust-Leugnung. Aber ist in Amerika auch nicht unbedingt verboten, da wie das, ne? Ja, Aufruf zu Gewalt ist aber in Amerika auch verboten. Okay. Ja, die Netzpolitik-Org-Leute stellen mal so die Problematik gegeneinander, dass ja bestimmte Plattformen ja Begehrlichkeiten von der Polizei auch ja erfüllen sollen und mit dem Upload-Filter und so, das ist eigentlich aber auch diese. Das aber auch verboten ist, das alles zu kontrollieren, was da jetzt kontrolliert wird. Und ja, das ist ganz schön widersprüchlich, was man da eben jetzt für eine Gesetzeslage geschaffen hat. Wie gesagt, stellt die Netzpolitik mal so gegenüber. Also die Politiker versuchen immer, das dann auf irgendwie Einzelfälle oder einzelne Plattformen runterzubrechen. Aber es wird auf Dauer nicht funktionieren, nehme ich mal an. So, das ist ein ziemliches Kuddelmuddel sozusagen mit dem Gesetz, was sie da gebaut haben. Beziehungsweise noch bauen müssen, natürlich geht es ja erstmal um die Richtlinie, aber trotzdem. Internet. Ja, hatten wir vor ein paar Wochen schon mal besprochen, dass das vielleicht kommt oder so, und jetzt haben sie es dann endlich beschlossen. Also da läuft dann alles nur noch über russisches. Wir besprechen hier irgendwas und dann kommt es auf einmal. Ja, es war ja in der Beschluss. Pipeline oder ja. Intern. Ja, die machen jetzt alles über eigene Server. Weiß nicht, ja. Es ist eine Mentalitätsfrage, vielleicht, keine Ahnung, aber bei uns vielleicht auch Leute, die das gut finden würden, weiß ich nicht genau. Ja, ich habe beim letzten Mal schon was dazu gesagt, und zwar, es geht in erster Linie auch um so Sachen wie Redundanz. Ja, wenn du ein ausländisches Internetunternehmen bist, dann musst du die Server in Russland stehen haben und die russischen Kundendaten dann auf russischem Boden in Anführungszeichen haben oder zumindest in Kopie haben und sowas. Es sind sehr viele Sachen davon, aber es kann natürlich benutzt werden, um sich nach außen hin abzuschotten. Und nach man kann so eine Art Internet vorgaukeln, ne, wo man dann innerhalb Russlands nur bleibt oder so. So ein bisschen wie AOL früher oder so. Die hatten ja auch nur vorgegaukelt, dass du im Internet bist. Ja, oder wie China jetzt, ne? Genau. Ja, das ist eine Meldung, die heute rauskam. Und zwar geht es um die Politikerin Frau Schäbli. Die war sehr lange in der Bundespressekonferenz und ist deswegen auch als sehr bekannt als ihre Politikerin, als Politikerin. Und die ist bekannt für ihren seltsamen Umgang mit ihrem Twitter-Account, weil die, ja, keine Ahnung, die macht Sachen. Andere Leute würden dazu sagen, dass sie absichtlich Hass heraufprovoziert und selber auch Hass verbreitet, aber ja, andere Leute sagen das halt nicht. Und jetzt ist sie gesperrt worden von Twitter, vorläufig. Ich weiß jetzt nicht, ob es da jetzt weitere Entwicklung gegeben hat. Der Account ist wieder verfügbar auf jeden Fall. Sie ist nicht seit einer Stunde oder so, seit zwei Stunden ist sie nicht mehr gesperrt. Ja, und der Hintergrund war halt wohl wieder eine von diesen Vornamensdebatten, die im Moment läuft. Mit Vornamen gibt es ja viele Sachen. Und zwar, dass der Vorname Mohammed ist, ja, und sie hat in ihrer Familie gibt es viele Leute, die Mohammed heißen und dass sie deswegen weiterhin dafür sorgen wird, dass der Vorname Mohammed vorhanden sein wird. So. Interessantes Detail am Rande, sie heißt auch Zafzan Mohammed Chebli. Wenn es da mal keine Gender-Unklarheiten gibt. Ja, und es hat vor allem auch einen anderen Hintergrund, dass sie halt mit diese, also es ist schon an sich relativ unverfänglich, nur es ist wie immer der Kontext bei der Dame, der das Ganze halt so irgendwie so unwürdig macht. Ja, sie hat nämlich vor einiger Zeit beispielsweise getwittert, ohne Witz, ich zumindest kenne niemanden, der heute seinen Sohn Ali, Mohammed, Abdullah, Hassan oder seine Tochter Fatma nennt. Eltern wollen ihren Kindern halt den Stress mit Job und Wohnung später ersparen. Ja, und mit solchen. Aber sind doch auch so ein paar Ausfälle über. Irgendwas heraus, da ging es halt um irgendeine Vornamensstudie, was ist der beliebteste Vorname im Moment. Und ja, ein paar Wochen später schreibt sie halt sowas, um halt genau diese Reaktionen herauszuprovozieren. Nur diesmal ist er gesperrt worden, aus Wahlkampfgründen, das habe ich noch nicht so ganz verstanden. Deswegen. Ja, das mit dem Wahlkampf ist mir auch irgendwie noch nicht klar, aber da hat es ja wohl einige auch rückwirkende Sperrungen gegeben wohl, auch auf Twitter. Und Leute, die eben gesperrt wurden, irgendwie wegen Wahlwitzen oder sowas? Ja, genau, wegen einer hat irgendwie, also hat gesagt, dass er wegen einem 3 Monate alten Witz über Wahlen gesperrt worden ist. Ja, das war im Endeffekt eine Aufforderung, den Wahlzettel zu unterschreiben. Also in Anführungszeichen eine Aufforderung. Die wurde halt als solche gewertet. Es ist noch ein bisschen was anderes. Ja, aber ich darf doch dazu aufwählen. Die hat halt damit Propaganda gemacht, dass er halt gesagt hat, ja, hier Mohammed, beliebter Vorname. Und sie hat das halt darauf geantwortet. Und das hat wohl dann irgendjemand gemeldet als wahlbeeinflussend, weil diese Option gibt es ja jetzt bei Twitter. Aber wie gesagt, ich steige da noch nicht so ganz durch. Wahrscheinlich war das einfach der Algorithmus. Der hat gesagt, oh, da kommt so oft das Wort Mohammed vor, das ist von der AfD, sperrig. Genau. Genau, der Algorithmus hat das AfD-Logo gesehen, der hat das Mohammed gelesen und sich gedacht, oh, war ja falsche Informationen zu Wahlen. Aber Schäbli hat auch noch so ein paar Tweets rausgehauen, die so richtig, wo sie so ein bisschen die Deutschen hergezogen hat. Ein bisschen ist gut, also ganz schön ordentlich eigentlich. Wir werden schon dafür sorgen. Ich benutze wohl öfters in ihren Tweets, wenn ich richtig verstanden habe, aber ich blende das halt meistens aus. Ja, das war eine ganze Reihe von Tweets, direkt hintereinander kamen die und dann verschiedene Eigenschaften irgendwie immer alles auf Deutsch gemünzt. Ich weiß ja aber nicht, wie aktuell das war, dass nur dabei gemischt war. Ich habe es jetzt nicht. Ja, aber interessant, ja, wir haben hier darüber berichtet, über die Filter, die Twitter und Facebook einsetzen für die Wahl, kommende Wahlen, überall. Ja, wegen Wahlbeeinflussung, bla bla bla bla. Ja. Ne, da hatten wir ja auch über Kanada geredet, über Frankreich, ne, was es da schon für Konsequenzen gab. Ja, hier gibt es diese Konsequenz halt auch. Ne? Wenn man diese Zensurfilter einbaut, was wird dann wohl passieren? Dann werden sie auf alle angewendet werden. Ja. Vielleicht hat ja auch die. Vielleicht haben wir auch SPD. Vielleicht haben wir auch. Dass halt Leute Leute, die halt für die für den Einsatz von solchen Filtermechanismen immer getrommelt haben, jetzt auf einmal davon betroffen sind und auf einmal sehr laut heulen. Vielleicht haben wir auch SPD da das Ding gemeldet, damit die GfD nicht die Wahl beeinflusst zu ihren schlechteren. Genau, sei leise. Genau, und der Heiko Maas sagt auch was, nämlich, dass der Twitter-Account von Sausan Cebli gesperrt ist, ist mit nichts zu rechtfertigen. Angesichts der vielen geduldeten rassistischen Hass-Tweets irritiert die Entscheidung umso mehr. Herzlichen Glückwunsch, Herr NetzDG. Heiko, aus sowas sollte sich ein amtierender Minister grundsätzlich raushalten. Der Maas, der ist doch immer mit seinem Kopf in irgendeinem Arsch drin, ne? Aber man könnte ja annehmen, Frau Cebli sei so schnell nur wieder entblockt worden, weil der Außenminister gesagt hat, das soll passieren. Und nicht mal den Anschein davon würde ich als Politiker erwecken wollen, dass ich meine Macht missbrauche, um Dinge herbeizuführen, die mir persönlich lieber sind als der Jetzt-Zustand. Aber es ist doch das kein Missbrauch. Das ist doch durch nichts zu rechtfertigen gewesen. Durch nichts zu rechtfertigen. Wer entscheidet denn das, Heiko? Also hast du das entschieden, dass das so ist? Oder hast du da vorher die Barley gefragt? Das ist doch offensichtlich. Genau. Glaube ich doch. Der ist die Barley gefragt. Wie kann man denn da dran irgendwelchen Zweifel haben? Ist doch wohl offensichtlich, oder nicht? Und dass der Heiko auch nicht lernen kann aus der Dummheit von der Frau Schwesig, die damals halt ohne besseres Wissen Free Gina Lisa getwittert hat. Ja. Wer weiß er denn überhaupt, was die gute Frau Cebli alles getwittert hat? Ja gut, hat er das überprüft? Das war ja auch kein Problem für die Frau Schwesig. Ja. Oh. Ja, und die haben einen Artikel über genau diese Vorgaben, über die ich gerade geredet habe. Ja. Hier sieht man im Bild eingeblendet, das Kontextmenü, was aufpoppt, wenn man halt einen Fehler melden, steht hier irgendwie, aber normalerweise Tweet melden halt, ja. Inwiefern ist er irreführend, der Tweet enthält falsche Informationen zu Wahlen oder zur Wahlregistrierung. Ja, und hier sind ein paar Sachen aufgeführt, die ja vorhin schon mal genannt worden sind. Es darf nicht sowas getwittert werden wie... sie können telefonisch wählen unter dieser Nummer, rufen Sie diese Nummer an für Ihre Wahl oder Sie brauchen unbedingt diesen Ausweis, um an der Wahl teilzunehmen, wenn das nicht stimmt. Also irreführende Sachen oder alle Wahllokale da wurden geschlossen, Ersatzwahllokale da, wenn das nicht stimmt. Solche Sachen, das wäre irreführende Sachen. Ja, relativ klar eigentlich kann man, ne, also das, was der Herr da gesagt hat mit dem ja, die AfD-Leute sollen den Wahlzettel unterschreiben. Nun, der Herr ist Anwalt und twittert sowas raus. Ja, aber der Cebli-Tweet wird dann auch sein, dass sowas rechtlich angreifbar ist. Es ist nicht eindeutig, aber es ist zumindest irreführend auf jeden Fall, ne? Und da er ein Anwalt ist und auch nicht irgendwie, dass ein Shitposting-Account von dem Zweit-Account gewesen ist oder so. Es könnte Leute in die Irre führen, ja, wenn ein Anwalt das tweetet. Ne, also, auch wenn natürlich keiner glauben wird, rein formal gesehen, ja. Ich denke mal, als nächstes müssen dann so The Onion und so dran glauben, weil das könnten ja auch Leute glauben und dann eventuell lassen die sich von was sie in The Onion gelesen haben, dazu verleiten, SPD zu wählen oder so. Wie man sieht, wenn man sowas reguliert, dann ist das immer Erwägungssache. Das ist ein sehr gutes Beispiel mit diesem Anwalt, weil man kann so oder so argumentieren. Formal, wenn man die Regel so aufgestellt hat. Ne? Tja. Ein wunderbarer Artikel aus der NZZ von Miloš Matušek. Ich möchte den letzten Paragraph kurz vorlesen, aber ich empfehle jedem, der Spaß hat an guten Artikeln, das Ding auf jeden Fall zu lesen. Allein schon wegen der Ritter der Kokosnuss-Analogie mit dem schwarzen Ritter, die er die ganze Zeit verfolgt. Aber der letzte Absatz. Jonathan Haidt argumentiert hier mit der Erdnusstheorie. So wie die Anzahl der Erdnussallergien dort am stärksten gewachsen ist, wo man versucht hat, Kinder früh von Erdnüssen fernzuhalten, braucht es im Hinblick auf die Ausbildung demokratischer Fähigkeiten ein Training in Sachen Antifragilität. Einer späteren Konfliktallergie, wie sie in Safe Spaces gepflegt wird, kann so vorgebeugt werden. Wer die Konfrontation von Ideen verhindert, tut dies aus Angst vor der Schwäche des eigenen Standpunkts. Die wunderschöne Doktrin könnte ja das Opfer eines Überfalls einer Bande guter Argumente werden. Die militant korrekte Linke tut sich mit ihrem derzeitigen Todestanz nicht nur selbst keinen Gefallen, sondern betreibt auch noch ein Rekrutierungsprogramm für autoritäre Kräfte. Sie sollte sich wieder auf die Fahnen schreiben, was der Künstler Joseph Beuys als Postulat an seine Studenten formulierte. Wer nicht denken will, fliegt raus. Ich hoffe, das hat euch genug Appetit auf den Artikel gemacht, dass ihr den mal ganz lest. Sehr schönes Ding. Wunderbar. Ja, kommen wir von einem wunderbaren Artikel zu einem anders wunderbaren Artikel. Das ist eine Rezension des Buchs Eure Heimat ist unser Albtraum. Ich glaube, das haben wir hier auch schon zur Genüge erwähnt. Mitherausgeberin Hengami Yagubifada hat ja auch bei uns eine lange Zeit eine hohe Position besetzt in den täglichen Nachrichten. Zusammen mit Fatma Aydemir hat sie diesen Band an Artikeln rausgegeben. Und das ist halt das, was man von solchen Leuten erwartet. Natürlich, die Deutschen sind schmutzig und die Deutschen sind dies und die Deutschen sind rassistisch und die Deutschen sind jenes. Und natürlich gibt es auch bei der Jungle World, die halt doch eher links zu verorten ist, Leute, die dann wiederum Probleme damit haben, aber aus ganz anderen Gründen, als ich jetzt Probleme mit dem Buch hätte. Und das erheitert mich. Der Journalist Deniz Ulu spricht zum Beispiel von der Perspektive des Empowerments, was offenbar die Hoffnung auf das Besserfühlen im Schlechten meint. Veränderungen beginnen jedoch mit der selbstbewussten Antwort auf dumme Sprüche im Alltag, mit Rechtsbeistand und Öffentlichkeit sowie einem Bewusstsein dafür, dass man nicht alleine ist. All das gab es schon einmal und es war bei weitem scharfsinniger als das, was in eurer Heimat ist unser Albtraum vorgelegt wird. Immer wieder tauchen Formulierungen auf, die pauschalisieren, wo Genauigkeit gefragt wäre. Es wird mehr Verständnis für weiße Verbrecher und Mörder aufgebracht als für schwarze Jugendliche, die gegen keine Gesetze verstoßen haben, schreibt Sharon Duda Utu in einer für den Band typischen grobschlächtigen Polarisierung, die das Anliegen der Schriftstellerin unweigerlich konterkariert. Aydemir wiederum schreibt, dass Geld nach Rassismus das zweitgrößte Tabuthema der Deutschen sei, obwohl im zurückliegenden Vierteljahrhundert erheblich an diesem Ideologien gerüttelt wurde. Im Falle tatsächlicher Tabuisierung wäre Euer Heimat ist unser Albtraum zudem in einem Kleinstverlag erschienen, nicht bei Ullstein. Und so geht es in einer Tour weiter. Kann es sehr empfehlen für Leute, die halt an innerintersektionalen Kämpfen irgendwie. Schöne Sätze drin. Die üppige Sendezeit, die für Alman Masiek, Kola, Mariam Hübsch, Fatih Zingal und Kübra Gümüşay im öffentlich-rechtlichen Fernsehen verschweigt, die Schriftstellerin genauso wie die einschlägig bekannten TV-Darbietungen des Salafistenpredigers Hassadat, Kam, bla bla bla und so weiter. Also die fallen alle hier übereinander her. Keiner kann ein gutes Haar am anderen lassen und nicht mal in ihrem Hass auf Deutsche sind sie sich einig genug, dass sie das irgendwie. Die Linken haben sich ja schon immer gerne gegenseitig zerfleischt. Ja. Mikroaggressionen drangsalierten mich wie ein Tinnitus. Also ich würde das Buch gern lesen, aber das Schissding kostet 20 Euro. Ich würde es gern lesen, nur um mit euch darüber zu lachen, aber das ist mir zu teuer. So, und hier sind wir mal wieder bei Bento, dem Journalismusersatz für unter 20-Jährige, ohne Zucker und Gluten. Jetzt kommen die Extinction Rebellion auch zu uns. Wir haben die Extinction Rebellion, das hat man uns auch in irgendeinem Chat letztens vorgeworfen. Wir haben die Links liegen lassen, das stimmt eigentlich. Ja, also wir haben das immer so ein bisschen mit Fridays for Future zusammengemischt, weil ich habe ja gerade im letzten Stream über Fridays for Future auch gesagt, im Zusammenhang mit der anderen Stiftung in Amerika, die finanzieren, die hängt auch mit dieser Extinction Rebellion zusammen. Nur die Extinction Rebellion ist sowas wie die zweite Welle mit dem nicht so netten Gesicht. Ja, bitte. Ja, also es ist auch wieder so ein, ich liebe diese Artikel einfach. Also es geht darum, dass da getrommelt wird in der Fußgängerzone und so weiter und so fort. Und dann kommt dieser Absatz, mittendrin tanzt doch Ilka in lila Blümchenkleid und mit bemaltem Gesicht. Sie ist 20 Jahre alt und studiert Kulturanthropologie an der Uni Hamburg. Ich meine, das ist allein doch schon lustig fast, oder? So viel Klischee kann man kaum in den Satz reinpassen. Plötzlich halten die fünf schwarz und weiß gekleideten Trommeln inne, die Musik stoppt und die Tänzerinnen und Tänzer fallen in der Bewegung um und bleiben reglos am Boden liegen. Es sind Schlagworte, die auf Flyern und Plakaten zu lesen sind. Klimawandel, Aussterben, Climate Change, die nun auf dem Boden neben den Tanzenden liegen. Klimawandel gleich Massenmord oder wenn wir aussterben, sind Arbeitsplätze auch egal. Ja, das sind die Leute, die jetzt in Deutschland endlich auch Straßen blockieren wollen und anderen Leuten auf den Sack gehen wollen mit ihrer Panikmache, wie auch immer man das nennen will. Ja, also ich empfehle ein Video, das ist an sich, das ist auch nicht irgendwie großartig reißerisch, vielleicht in Ansätzen ein bisschen, aber das heißt Death Cult Grabs Grip of London City auf YouTube. Das ist einfach ein Typ, der am Osterwochenende durch die Londoner Innenstadt gelaufen ist und die komplette Londoner Innenstadt war halt von diesen Extinction Rebellion Leuten organisiert, ja, blockiert. Alle großen Straßen waren blockiert mit Barrikaden und allem möglichen. Die haben auch ein sehr interessantes Logo. Das ist quasi ein Kreis mit einem X drin und zwei Balken über dem X und unter dem X. Ja, ist ein sehr interessantes Logo, was da überall hängt. Sieht sehr dystopisch auch aus. Und alles wenn die in ihren Blumenketten da auch rumrennen, die ganzen Organisatoren von, die schalten auf jeden Fall einen sehr martialischen Ton. Ne? Die betonen halt ja, genau wie du es gerade gesagt hast, wir sterben aus, es hat alles gar keinen Sinn mehr. Ob die jetzt diese Green New Deal-Welle reiten mit in 12 Jahren ist alles zu Ende oder das andere, was ich letzte Woche vorgestellt habe, in 5 Jahren ist alles zu Ende. Keine Ahnung, ne? Also das ist ja irgendwie so der Tenor, den die auffahren. Nicht so lange noch. Die Extinction Rebellion hat dabei 3 zentrale Forderungen. Die Regierenden sollen den Klimanotstand ausrufen. Die Treibhausgasemissionen sollen bis 2025 auf Netto-Null reduziert werden und der ökologische Raubbau soll mit allen Mitteln eingedämmt werden. Toll, Bento, du kannst das mit dem Deutsch. Die Regierungen sollen Bürgerversammlungen einberufen. Das finde ich eigentlich am lustigsten. Die ausarbeiten, wie diese Ziele verwirklicht werden. Und dann ist da drunter ein Kasten, da steht, was sind Bürgerversammlungen? Extinction Rebellion versteht unter Bürgerversammlungen Gremien, in denen Bürgerinnen und Bürger zusammenkommen, um zu lernen, zu beraten und der Regierung Empfehlungen zu einem bestimmten Thema zu geben. Die Teilnehmenden sollen nach dem Zufallsprinzip auf Basis der demografischen Zusammensetzung der Bevölkerung ausgesucht werden und unparteiisch sein. What the fuck? Das ist die dümmste Beschreibung, die ich seit langem gehört habe. Weil wie unparteiisch, was bedeutet das denn in dem Zusammenhang? Dass sie kein Parteimitglied sind? Oder was, dann wollt ihr Parteimitglieder gleich ausschließen von der Meinungsbildung? Oder wie? Oder unparteiisch. Wen ja, die sind, das, sind die, das sind die Leute, das ist quasi die Blackpill-Bewegung. Die Mitglieder der Versammlung lernen kritisches Denken, hören ausgewogene Informationen von Experten und Interessengruppen, beraten sich in kleinen Gruppen und erarbeiten Empfehlungen und stimmen über Empfehlungen ab. Die Versammlung wird von einer unparteiischen Organisation unter unabhängiger Aufsicht durchgeführt. Das ist die lahmste Räterepublik, die ich je gesehen habe, Leute. Das ist so ein Wischiwaschi-Geschwätz, dass man gleich merkt, ihr habt eigentlich gar keine Ahnung von Politik. Wie denkt ihr, wie stellt ihr euch das vor? Habt ihr schon mal von Gruppendynamik, Korruption, Interessenkonflikten, all dem Scheiß, Nepotismus, habt ihr davon schon mal gehört? Glaubt ihr, die Probleme habt ihr dann nicht oder was, wenn ihr zufällig irgendwelche Leute irgendwo reinholt? Guck mal, dann sind vielleicht durch Zufall 3 Hartz-IV-Empfänger dabei, da braucht RWE nur vorbeigehen und sagen, guck mal hier, den Koffer da, den lassen wir vor dir an der Wohnung stehen. Du holst ihn dann rein, ne? Hast nichts gesehen, weißt, was du abstimmen musst. Super Idee, ja, echt. Also, das ist wirklich so hirnrissig, wenn man, klar, wir brauchen Klimaschutz. Da bin ich sicherlich auch nicht anderer Meinung. Und wir müssen sehen, dass wir weniger irgendwie Dreck in die Atmosphäre blasen und nicht nur weniger CO2, wie diese Kirche hier uns glauben macht, sondern weniger Dreck einfach insgesamt auch produzieren. Hm. Aber halt, das mit so einem hanebüchenen Sozialismus, wir haben uns alle lieb, Räterepublik-Ding zu verbinden, da bin ich ganz, ganz schrecklich skeptisch, Bento. Ja, aber es geht leider. Also, ich weiß es nicht. Das ist so eine wirkliche organische Bewegung, ist das auch nicht, wie man es jetzt auch immer nennen will. Ja, aber nochmal das Video. Hier, dann nochmal das Video. Death Cult Grips in der City of London. Ja, es wirkt irgendwie wie so ein Todeskult, weil, wie gesagt, hier wird beschrieben, so ein Mädchen, was halt irgendwie so laut tanzend und freudig durch die Straße. Aber teilweise hast du da einfach auch Gruppen, die laufen mit ihren Bannern, sind am Heulen und sagen, ah, die Welt geht unter. Ja, wie so der Typ mit dem Schild aus irgendwelchen Kinofilmen von früher. The end is near. Ja, beängstigend teilweise. Ja, ich finde auch krass, dass so viele mitspielen. Also Konstanz hat ja jetzt zum Beispiel mitgespielt. Und auch das englische Parlament hat doch irgendwie einen Klimanotstand ausgerufen. In dem Artikel stand jetzt aber gar nicht bei, was das bedeuten soll. Also, das ist doch klar, machen Politiker das, weil das kostet nichts. Ja, ja. Klimanotstand, hey! Notstand heißt aber normalerweise auch, dass irgendwie dann Notstandsgesetze irgendwie. Ja, in Konstanz gibt es kein Feuerwerk dieses Jahr. Zum Beispiel. Ja. Also läuft doch. No weapon allowed. Ja, und hier. Da fehlen mir auch mal wieder die Worte. Früher war das die Margarete oder die Hängermee, die so oft bei uns zu Gast waren, weil sie irgendeine Kolumne bei Taz oder Spiegel hatten. Inzwischen läuft Frieda Ackermann von den neuen deutschen Medienmachern den allen den Rang ab. Studien zur Empfänglichkeit für rechte Politik. Es geht also nochmal um diese mittlere Studie von letzter Woche. Wo bleibt das Antivirus-Programm? Der Rechtsextremismus infiziert die Mitte der Gesellschaft. Leider haben unsere Politiker offenbar wenig Lust darauf, sich mit diesem Problem zu beschäftigen. Und da fordert sie dann ein Antivirus-Programm. Ja, leider war die Studie doch auch ziemlicher Unsinn, oder nicht? Das ist der Frau Ackermann egal, ob die Studie Unsinn ist. Die bestätigt nämlich das, was sie sowieso die ganze Zeit schon weiß. Wetten, dass diesen Artikel nicht viele Leute lesen? Rechtsextremismus ist ein Abturner. Davon wollen die Leute nichts hören. Deswegen gibt es wenig Talkshows, Dokus und Filme darüber. Die Quoten sind nicht gut. Außerdem interessiert es viele Menschen nicht, weil sie es für unwichtig halten. Viele glauben, dass sich extrem rechte Einstellungen nur am äußersten Rand der Gesellschaft finden. Jedenfalls nicht in der Mitte. Die ist moralisch sauber. Sonst würde sie ja nicht Mitte heißen. Es gibt wenig Dokus, Talkshows und Filme über Rechtsextremismus. Die haben den Kopf geplatzt als also. Die Quoten sind schlecht, ja. Und vor allem, ich meine, wenn das wirklich so wäre, dass alle Welt da drin hängt, wären die da nicht super interessiert daran? Würden die das nicht von früh bis spät irgendwie sich angucken wollen? Außerdem interessiert es viele Menschen nicht, weil sie es für unwichtig halten. Viele glauben, dass es extrem rechte Einstellungen nur am äußersten Rand der Gesellschaft gibt, Chris. Das ist zwar falsch, aber so denken wohl die meisten. Dass ultrarechte Weltbilder immer salonfähiger werden, scheinen sie dabei zu verdrängen. Rechtsextrem gilt weiterhin als Synonym für gewaltbereite Glatzköpfe mit Bierflasche und Baseballschläger. Ja, weil es das ist, Frieda. Genau das ist rechtsextrem. Und alles andere ist eben nicht rechtsextrem, sondern vielleicht rechts oder rechtsgerichtet oder konservativ oder halt eben nicht die SPD, aber es ist nicht rechtsextrem. Naja, es gibt auch andere Rechtsextreme, die anders aussehen, aber Ultras, so wie die hier sagt, das, ja, ich meine, ich will jetzt hier keinen Ultras zu nahe treten, auf gar keinen Fall, aber das optische Klischee dann auch noch mit dem Fußballfan irgendwie vermischt und so. Ja. Ja, sie kommt da mit der Studie halt zentrales Ergebnis. Laut ihr, völkische Denke hat zugenommen und immer mehr Menschen stimmen menschenfeindlichen Aussagen zu. Wer dazu Näheres wissen will, kann sich bitte den letzten Stream angucken, wo wir uns die menschenfeindlichen Aussagen angesehen haben, die mehr als, das waren sehr geführte Fragen und es gab statistische Mängel, auch also Methodenmängel. Also wie gesagt, wir haben das da in aller Länge eigentlich schon besprochen. Das rührt an unserem Selbstbild. Wir Deutschen glauben von uns, dass wir alles Ultrarechte 1945 mit dem Ende des Nationalsozialismus überwunden haben. Nee, das glauben nur völlig blauäugige Trottel. Aber gut. Mit dem braunen Bodensatz will heute niemand mehr etwas zu tun haben. Im Grunde ist der Antifa-Spruch kein Bock auf Nazis, ein Lebensmotto der bürgerlichen Mitte und leider auch der bürgerlichen Politik. So gesehen ist es nicht überraschend, dass die unangenehmen Ergebnisse der Studie prompt angezweifelt wurden. Sigmar Gabriel etc. pp. Und die Bild und was weiß ich. Vielleicht müssen wir kurz klären, was gesellschaftliche Mitte heißt. Schließlich buhlen alle um sie. Die Mitte ist die heilige Kuh der Politik. Wer sie für seine Anliegen in Anspruch nehmen kann, hat es gut. Nur wer ist die Mitte? In den 80er Jahren hätte man das wohl beschreiben können mit alle, die keine Neonazis oder Kommunisten wählen. Das kann man heute auch noch, Frieda. Heute ist das nicht so einfach. Kommunisten gibt es kaum noch. Hashtag. Genau. So ein Blödsinn. Und die NPD hat politisch nichts mehr zu melden, allerdings nur deshalb, weil ihre Klientel in großer Zahl zur AfD migriert ist. Das ist ganz schön abgründig und hinterlistig, Frieda. Aber die NPD hat auf jeden Fall einen sehr großen Schwund erlitten, aber sie war nie so groß wie die AfD jetzt. Ja, ja komm, die AfD hat mindestens, also ist der da die Überschnittmenge? Die hat mindestens 10% Stimmen abgenommen. Sonst wäre die AfD ja gar nicht so weit gekommen, wenn die NPD nicht die 10% abgenommen hätte. Ja. Wissen wir doch alle, dass die NPD vorher viel stärker war. Die war ja in allen Landtagen vertreten. Blödsinn, echt. Und sowas nennt sich Journalistin. Das tut mir wirklich leid, Frieda. Man könnte das als Beleg für die Extremisierung der Mitte sehen. Aber offenbar scheuen sich manche bürgerlichen Politiker davor und versuchen lieber Rassisten mit einer härteren Flüchtlingspolitik zu beschwichtigen. Vielleicht weil Wahlkampf ist, aber wann ist schon keiner, ziehen sich viele lieber Samthandschuhe an, wenn sie die Mitte erreichen wollen. Bloß niemandem auf die Füße treten. Rassisten sind zerbrechliche Wesen. Weißt du, Frieda, wie eng ist dein Erkenntnishorizont eigentlich? Weil natürlich, die Mitte heißt Mitte, weil sie sich von radikalen Thesen nicht angesprochen fühlt. Und du forderst jetzt praktisch, dass die Politiker, die Mitte irgendwie für sich gewinnen wollen, aber radikale Thesen vertreten. Da wird kein Schuh draus, Frieda. Tut mir leid. Nur, Rechtsradikale werden nicht weltoffener durch mehr Abschiebungen. Sie fühlen sich dadurch bestätigt. Das ist mir völlig egal, wer sich durch Abschiebungen bestätigt fühlt, Frieda. Wir haben Gesetze, und an die hat sich eigentlich der Staatsapparat zu halten. Dass wir das im Moment nicht so haben, liegt an einer merkwürdigen Entwicklung in unserer politischen Klasse. Aber grundsätzlich ist das scheißegal, wer von irgendwas Wasser auf die Mühlen kriegt, solange es dem Gesetz entspricht. Wo sind wir hier überhaupt hingekommen, sag mal? Wahlkampf hin oder her, das eigentliche Problem betrifft nicht nur Politiker, sondern uns alle. Wir glauben an eine rechtsextreme Gesinnung erst, wenn sie mit fahnenschwenkenden Fackelnazis daherkommt wie neulich in Plauen. Und wir wollen partout nicht wahrhaben, was nicht sein darf, dass das Problem größer ist als ein paar Spinner am rechten Rand in Ostdeutschland. Dabei vernachlässigen wir das eigentliche Thema der Stunde, die Bedrohung unserer Demokratie. Das anzuerkennen wäre ein erster hilfreicher Schritt und dazu fordert sie ein Antivirusprogramm. Ein Antivirusprogramm, das, weil der Rechtsextremismus infiziert die Mitte und die muss jetzt erstmal Antibiotika bekommen. Das ist ja gar nicht verkehrt, man muss ja ein bisschen aufpassen, aber deswegen muss man ja nicht solche geschönten Studien oder geänderten Studien. Ja, aber ohne die geschönten Studien wird es doch nichts. Also das Problem ist doch, dass wir über Positionen reden, die halt vor 20 Jahren noch demokratische Parteien wie SPD oder CDU vertreten haben, die Frieda Ackermann heute auf die rechte Ecke schiebt. Darüber reden wir doch eigentlich. Warum lassen wir uns das gefallen, dass irgendwelche Journalisten unser Leben immer enger schreiben und Geschichte knittern, um das zu tun? Bis nächste Woche, Frieda. Ja, kommen wir nochmal kurz zur Mitte-Studie. Hier ist ein Übermedienartikel und der ist im Endeffekt in drei Teile geteilt. Im ersten Teil geht es halt, also es geht quasi um den zeitlichen Ablauf, wie das mit der Studie ist. Ja, die Studie wird erstmal vorgestellt. Die Friedrich-Erhardt-Stiftung sagt, jede fünfte befragte Person neigt ganz deutlich zu rechtspopulistischen Einstellungen. Bei 42% lässt sich eine Tendenz dazu feststellen. Über die Hälfte der Befragten neigt zur Abwertung von Asylsuchenden. So, dann im zweiten Teil, die Journalisten ja, die Journalisten, hier die deutsche Presseagentur veröffentlicht daraufhin noch am Morgen mit Hinweis auf die bereits gebrochene Sperrfrist die Meldung, mehr als jede zweite hat Vorbehalte gegen Asylsuchende. So, dann haben die Journalisten einfach alles abgeschrieben und gemeldet. So. Und ja, dann einige Zeit später haben die Leute gemerkt, oh Gott, das, was in der Studie steht, ist doch nicht so ganz, ja, das, was da der Sache widerspiegelt. Ja, und jetzt noch den letzten Absatz lese ich noch vor. Eine Studie, die voreingenommen an ihr Thema herangeht und ihren Fragebogen, eine Studie, die voreingenommen an ihr Thema herangeht und ihren Fragebogen unglücklich formuliert. Medien, die aus anderen Medien abschreiben, statt die Originalquelle selbstständig auszuwerten und die bereitwillig den Alarmismus der Autorinnen übernehmen. Eine Reaktion, die dann wiederum übertrieben die deutsche Bevölkerung von jedem Vorwurf des Ressentiments in Schutz nimmt. Am Ende können sich alle in ihren Vorurteilen bestätigt sehen und niemand ist schlauer geworden. Ja, und dieser ganze zeitliche Ablauf, den kann man sich hier in diesem Artikel anschauen. Fand ich ganz interessant. Ein paar Details, wie der Presseablauf so ist, ne? Wie das mit der Sperrfrist beispielsweise. Ja, die Meldung war so gut, dass sie sich nicht an die Sperrfrist halten wollten. Jo. Ich meine, viel mehr wollte ich dazu nicht sagen, weil im letzten Stream hat der Stapel ja vor allem auch die Studie schon gut auseinandergenommen, also, ne? Ja, hier ein Artikel von Ach gut, wurde ja auch im Sonderstream erwähnt und da habe ich direkt einen Artikel von denen gesehen, da habe ich mir gedacht, nehmen wir den doch mal. Fand ich ganz interessant, hier geht es um eine Dame, Bärbel Bohley, die war wohl in der DDR Aktivistin und nach der Wende ist sie dann in der Bedeutungslosigkeit verschwunden. Ja, die war ein ziemlich großes Gesicht der Wendebewegung, also ich habe den Artikel auch gelesen und es ist wirklich so, also die ist wirklich wie verschwunden kurz danach, weil sie halt wohl nicht bequem genug war. Ich weiß nicht, hast du es vielleicht damals schon verfolgen können? Ist die denn, also du sagst, sie ist damals bekannt gewesen, was hat man denn von ihr mitbekommen? Ist die naja, auch? Sie war halt eine von den Köpfen der Widerstandsbewegung und auch einer der sprechenden Köpfe sozusagen und die war auch an diesem runden Tisch beteiligt. Das war ja so eine Geschichte, die in der Übergangszeit geschaffen wurde, als klar wurde, also die Grenzen waren schon offen. Es war klar, dass die DDR nicht weiter überleben kann. Und es wurde dann zwischen SED und den Widerstandsgruppen, Kirchen und allen möglichen Interessengruppen halt ein runder Tisch eingerichtet. Und da hat sie halt maßgeblich, sage ich mal, auf Widerstandsseite war sie eine Symbolfigur einfach auch. Ja, also in dem Artikel wird auch noch, bevor ich zum eigentlichen Punkt komme, in dem Artikel wird ja auch noch irgendwas zur Last gelegt. Sie wäre irgendwie angeklagt worden. Weißt du dazu was von? Das ist wohl auch im Nichts verlaufen, aber wie ist das damals passiert? Nee, das habe ich jetzt nicht vor Augen. Gesagt, da war ich auch da. Auch wenn ich es mitgekriegt habe, war ich auch erst 21 und noch nicht so hundertprozentig. Halt mehr an Mädels interessiert als an Politik und so. Die sind auch schon tot, ne? Was hast du denn vorausgesehen? Ja. Ja, das ständige Lügen will wiederkommen. So Wort war über... blablabla. Nun sagte sie etwas, was ich nie vergaß. All diese Untersuchungen, sagte sie, die gründliche Erforschung der Stasi-Strukturen, der Methoden, mit denen sie gearbeitet haben und immer noch arbeiten, all das wird in die falschen Hände geraten. Man wird diese Strukturen genauestens untersuchen, um sie dann zu übernehmen. Man wird sie ein wenig adaptieren, damit sie zu einer freien westlichen Gesellschaft passen. Man wird die Störer auch nicht unbedingt verhaften. Es gibt feinere Möglichkeiten, jemanden unschädlich zu machen. Aber die geheimen Verbote, das Beobachten, der Argwohn, die Angst, das Isolieren und Ausgrenzen, das Brandmarken und Mundtotmachen derer, die sich nicht anpassen, das wird wiederkommen, glaubt mir. Man wird Einrichtungen schaffen, die viel effektiver arbeiten, viel feiner als die Stasi. Auch das ständige Lügen wird wiederkommen, die Desinformation, der Nebel, in dem alles seine Kontur verliert. Das sind natürlich sehr düstere Töne, aber es ist halt, ja, ne, wenn man sich anguckt, was im Moment so passiert, wie der Trend abläuft, hoffen wir mal nicht, dass es in diese Richtung geht. Ja, bis jetzt sind es ja hauptsächlich Methoden, die vielleicht von Geheimdiensten angewendet werden, aber noch nicht so gegen allgemeine Bürger, aber ja, die ja teilweise komplett aktiv sind. Weißt du, woran ich da wieder direkt denken muss? An diesen Code of Conduct von der FDP. Ja, oder sowas. Ja, und hatte sie war wohl die einzige Stimme, die den Yeezy angeklagt hat als IEM. Ja, ist sie auch mit in Erinnerung geblieben. Das Ding ist ja auch nicht, man braucht ja hier, das System wird ja noch ein bisschen perfider als damals, weil damals war das ja, musstest die Leute ja in Reihe halten, damit die und denen auch zahlen, damit die Leute irgendwie denunzieren und beobachten. Aber heute ist es ja schon ein Hobby geworden von einer Gruppe in unserem Land, Leute zu beobachten, Leute anzuschwärzen, jede kleine Verfehlung irgendwie in die Öffentlichkeit zu zerren und dann zu versuchen, die Leute zu diskreditieren. Also weiß gar nicht, ob man diese staatlichen Sachen darüber hinaus, über die Stichwortgeber hinaus braucht. Und wir haben ja genug Stichwortgeber. Einer ist hier gerade zum Beispiel eingeblendet durch einen guten Zufall, oder ich erinnere nur noch mal an die Gegenbärbel-Bolei sozusagen, an die Frau, die in Berlin in der Amadeo-Antonio-Stiftung sitzt und unter anderem halt mit darüber nachdenkt, welche Worte in nächster Zeit geächtet werden müssen oder welches Gedankengut auf die schwarze Liste kommt. Und die Frau war bei der Stasi. Also, ja, Frau Bolei, prophetisch. Ja, es lohnt sich, in diesen Tagen nach Österreich zu schauen, wenn man wissen will, was Rechtsnationalisten wie die FPÖ unter Meinungsfreiheit verstehen. Ausschließlich die Freiheit ihrer eigenen Meinung. Kritik an einer Regierungspartei unerwünscht. Den Journalisten Armin Wolf will man zum Teufel jagen, weil er getan hat, was sein Job von ihm verlangt. Die unsäglich rassistischen Kampagnen der FPÖ zu demaskieren. Was wir in Österreich gerade erleben, ist ein kühl kalkulierter Frontalangriff einer Regierungspartei auf die Pressefreiheit und den öffentlich-rechtlichen Rundfunk insgesamt. Und deshalb muss Armin Wolf die Solidarität aller Demokraten gelten, auch aus Deutschland. Wer nämlich glaubt, dass uns das hier nicht drohen könnte, der täuscht sich. Der Vorsitzende der AfD, Jörg Meuthen, hat den WDR aufgefordert, mich aus allen Funktionen zu entfernen, weil ihm meine Kommentare zur AfD nicht passen. Andere in der AfD reden von Ausmisten. Ja, die Pressefreiheit ist in Gefahr, aber auch deshalb, weil immer mehr Journalisten sich aus Angst vor solchen Hass- und Hetzkampagnen nicht mehr trauen, klar Position zu beziehen. Andere glauben, es gehöre zur Ausgewogenheit, dass auch den Feinden der Freiheit mehr und mehr Sendefläche eingeräumt werden muss. Nein, das muss es nicht. Die Kampagne gegen Armin Wolf zeigt, es wird Zeit, dass sich der öffentlich-rechtliche Rundfunk auch in Deutschland darauf besinnt, wofür er eigentlich da ist. Dafür nämlich, die Grundfreiheiten in diesem Land mutig zu verteidigen, als Schutzbastion der Demokratie. Das ist sein verfassungsgemäßer Auftrag und der ist 70 Jahre nach Inkrafttreten des Grundgesetzes aktueller denn je. Echt Freiheitsfeinde. Sturmgeschützte Haltung. Sicherlich ist es aber. Ja, die Feinde des Sozialismus werden mit Stumpf und Stiel ausgerottet. Wow. Naja. Also worum es jetzt hier ging, das war diese Sache mit dem Herrn Wolf aus Österreich, der in so einer Sendung einen FPÖ-Politiker mit einem Wahlplakat von der FPÖ-Jugendorganisation konfrontiert hat und das halt direkt irgendwie verglichen hat mit so einer Nazi-Karikatur. Mit einem Stürmertitel, ne? Ja, genau. War's, glaube ich. Genau. Und ja, das ist halt das, worüber es da so ein bisschen Aufregung gab. Außerdem hatte der Herr, das stand bei Tichys Einblick, irgendwie auch behauptet, ich weiß aber nicht, in welchem Zusammenhang das jetzt war, dass das mit der Kölner Silvesternacht, wo wir ja gerade am Freitag drüber gesprochen hatten, dass das ja ein Versäumnis der lokalen Medien gewesen wäre und nicht von den überregionalen, was also vollkommen das Gegenteil der Fall ist. Ne? Ich meine, wir hatten das ja auch angesprochen. Also natürlich ist Einblick stand auch, dass es der Kölner Stadtanzeiger war, der das geschrieben hatte. Ich hatte gedacht, es wäre der Express gewesen. Price hatte auch gemeint, Stadtanzeiger war dann wohl doch der Stadtanzeiger. Aber ja, auf jeden Fall kein Versäumnis von den lokalen Medien, die hatten darüber geredet. Und auch diese, ja, es gab jetzt auch ein Interview bei Zapp halt, wo der Herr Wolf sich da auch äußern durfte. Und er meinte halt auch, er hätte das ja nicht verglichen mit dem Stürmertitel, sondern er hätte ja nur gezeigt, dass es das beides irgendwie gibt oder so. So eine ganz komische Formulierung. Das habe ich aber in dem Ausschnitt anders gesehen. Aber gut. Ja, ich habe aber auch nicht ganz verstanden, wie vergleichbar die sind. Also, weiß ich nicht genau, so richtig genau habe ich es nicht gesehen. Es waren Männer mit markanten Nasen und Käppis drauf auf beiden. Das war eigentlich das, worum es ging. Rübennase, Rübennase. Ja, und selbst wenn, ne, ich meine auch das, was jetzt hier der Restle so sagt, wo ich mir auch wieder so denke, ja, also, ich meine, was denkt ihr denn jetzt irgendwie, wie die Wahrnehmung der Leute irgendwie ist? Also, wenn ich irgendwas sehe, so, wenn jetzt einer so eine Nazi-Karikatur zeigt, so, da brauche ich doch keinen Journalisten dafür, um zu wissen, dass das nicht okay ist, so. Und ja, manche bei der New York Times würden jetzt widersprechen. Ja, ich meine, und so, wir retten die Demokratie und so, das war was den Leuten nicht gefallen hat und was weiß ich nicht, was ich meine. Also gerade öffentliche Rundfunk ist ja eher dafür bekannt, die Leute nichts zu fragen, was ihnen nicht gefällt oder so. Aber halt eben aus dem Lager, was die richtig finden, diese sogenannten Demokraten hier, was der Herr ja auch meint irgendwie mit Demokratie und so, ne? Da, ja, also das ist zwar alles nicht falsch, aber man kann halt in Frage stellen, so, ob die nicht vielleicht ein bisschen einseitige Sicht darauf haben, welche Leute denn jetzt als Demokraten irgendwie durchgehen und welche Leute nicht, ne? Also, und ich sehe das auch so ein bisschen als slippery slope. Also klar, Stürmerkarikaturen wollen wir nicht. Dürfen wir dann auch, also wie viel Degrees of Stürmer müssen Karikaturen vom Stürmer entfernt sein, damit wir sie zulassen können? Oder ist grundsätzlich alles, wo Leute mit Bärten und dicken Nasen drauf sind, nicht machbar? Und ja. Was bedeutet das für den Humor und die Satire, wenn wir das bis zu Ende denken? Ja, also und vor allen Dingen, man braucht für solche Sachen, braucht man keinen Haltungsjournalismus, um das einzuordnen. Braucht man nicht. Das können die Leute sich auch selber denken. Und wenn ihr jetzt davon ausgeht, dass die Leute ja alle so rechts sind und so, dann muss man aber wieder sagen, dann bringt es auch nichts. Ne? Also wie man es dreht und wendet, diese ganze Darstellung von wegen, wir sind die Hüter der Demokratie, weil wir irgendwie sagen, das hier, guck mal da, rassistisch, das kommt nicht raus. Also tut mir leid. Da könnt ihr mich nicht von überzeugen, dass das eine Notwendigkeit hat. Stop bias against Brexit or face fine. BBC warned. Ja, das ist eine ganz interessante Meldung gerade. Und zwar ist Folgendes passiert. Im britischen Parlament haben sich 70 Parlamentarier über die Parteigrenzen hinweg zusammengefunden und haben eine Rüge an die BBC geschrieben. Das dürfen die nur, weil es vor kurzem ein neues Gesetz gibt, dass halt das Parlament solche Rügen an das öffentlich-rechtliche Fernsehen in England richten kann, die BBC. Und das haben dann direkt mal ein paar Parlamentarier jetzt genutzt, um sich über die Brexit-Berichterstattung zu beschweren. Und zwar, wenn du runterscrollst, da sieht man auch einerseits so ein paar Bullet Points, was die Hauptpunkte sind, und man sieht den Brief auch abgedruckt. Aber es sind einfach, ja, es geht im Endeffekt darum, dass Brexit zu negativ dargestellt werden würde, dass ja, die Politiker einseitig die Sachen, also dass einseitig Politiker eingeladen werden, um über diese Sachen zu reden und ja, dass das doch bitte mal abgestellt werden soll und dass da ein Untersuchungsausschuss für eingerichtet werden soll. Das ist ganz interessant, weil, ja, ich meine, man kann jetzt über Brexit denken, was man will, ja, aber ein gewisses Maß an einseitiger Berichterstattung und an Panikmache hat es tatsächlich gegeben. Ja, und einerseits ist es ein Gesetz, was jetzt seit 2 Jahren wohl gilt, wenn ich es richtig im Hinterkopf habe. Aber es ist das erste Mal, dass so etwas überhaupt passiert ist. Ja, es hat schon Protestnoten gegeben von Parlamentariern an die BBC, aber noch nie sind 70 zusammengekommen. Ja, und unten sieht man auch die Liste, es sind hauptsächlich Konservative, aber halt aus allen Parteiblöcken quasi. Ja. sehr interessante Entwicklung. Mal gucken. Noch mehr Chaos quasi. Ja, ich denke, aber auch was für eine komische Regelung. Tröter. Ja. Hol mir mal eine Flasche Bier. Denke mal, der ist vom Christ. Kurz oder? Nach der Lobrede auf Schröder hat Hannover den perfekten Skandal. Ja, genau. Und zwar der dort abgewählte Mann, das ist der Oberbürgermeister von Hannover gewesen. Wegen der Rathausaffäre ist der gute Mann jetzt nicht mehr Bürgermeister, weil jetzt Ermittlungen gegen ihn eingeleitet wurden. Hat er sich jetzt in Vorruhestand versetzen lassen. Und ja, ich bin mal gespannt, wie das so weitergeht, weil eigentlich ist ja Hannover SPD-Hochburg und eigentlich kann sich keiner vorstellen, dass hier was anderes als die SPD regiert. Aber ich bin mal gespannt, ob diese Nummer vielleicht doch mal irgendwie dafür sorgt, dass selbst Hannover irgendwie fällt. Okay, für die von der SPD. CDU, ich kann's mir vorstellen. Das, ja, also das wäre wahrscheinlich auf jeden Fall ein ziemliches Beben. Also bin ich mal gespannt. Ja, was dem guten Herrn vorgeworfen wird, er soll, es ging da um das Gehalt von einem Mitarbeiter, dem irgendwie zu viel bezahlt wurde. Und dass er und irgendjemand von seinen Mitarbeitern, die damit zu tun hatten, gegen die wird er jetzt ermittelt. Das ist die Geschichte. Ja, und das kam wohl zu einem unpassenden Moment, war alles irgendwie diese Geschichten, diese Ermittlungsnachricht. Also irgendwie, ich habe einen Artikel gelesen, da hieß es wirklich, er hat während der Verleihung des Preises hier an Schröder, hat er die Nachricht bekommen auf seinem Handy, so ungefähr. Böse. Ja, genau, also ich meine, diverse Leute haben auch schon gesagt, er hätte eigentlich vor Wochen schon da zurücktreten sollen. Es gibt jetzt auch jede Menge Aufregung darüber, dass er durch diese, weil er hat jetzt quasi gesagt, er geht jetzt in Ruhestand und das bedeutet natürlich auch, dass er da ja halt eine Pension dann auch erhält und so, ne? Und das gefällt natürlich vielen Leuten jetzt auch nicht. Tja. Was gefällt den Leuten heutzutage schon noch? Ja, die Piloten verhindern Abschiebungen, heißt es. Und zwar gleich in hundertfacher Zahl. Die Begründung dafür, liest man im Artikel, ist hier so eine Art Sicherheitsbedenken. Nach dem Motto, so Terroristen nehmen wir doch nicht mit. also eigentlich sind sie dazu verpflichtet, können sich dann aber irgendwie aus Sicherheitsgründen ja da sperren. Allerdings sind in der Regel keine Sicherheitsgründe, liegen da nicht vor normalerweise. Also irgendwie ist das komisch von den Piloten, warum die sich da so weigern. Da wollen sie sich einfach nicht benutzen lassen als Mittel zum Zweck oder so. Aber irgendeiner muss da die Dinger nur mal fliegen. Ja, also ein weiterer Grund, warum das mit den Abschiebungen teilweise nicht so klappt. Piloten mit Haltung, ja. Piloten mit Haltung. Wer hat eigentlich noch alles eine Haltung zu unseren Gesetzen in der Gesellschaft und ist die wichtiger als die Gesetze? Lokführer wahrscheinlich. Weitere Antworten morgen. Lokführer, Busfahrer. Wer hat noch Rechte? ISIS-Angehörige haben noch Rechte. Die haben jetzt in Berlin dafür demonstriert, dass ihre Kinder nach Deutschland und ihre Enkel nach Deutschland zurückkehren können. Die da unten dann, also die Enkel sind wahrscheinlich ja noch da unten gezeugt und ihre Kinder haben sich aus Deutschland darunter gemacht, um den IS zu unterstützen. Entweder als Soldat oder als Braut. Und diese Leute wollen halt jetzt, dass die zurückkehren und demonstrieren dafür. Ich finde es halt, warum sollten wir irgendwen zurücknehmen, der sich dem IS angeschlossen hat? Ich verstehe es einfach nicht. Wo in irgendeiner Deklaration der Menschenrechte steht, dass unsere Menschenrechte irgendwie weniger gelten als die von Leuten, die zum IS gegangen sind. Das steht nirgendwo. Und solange, wenn jemand sich in seinem Leben für sowas entscheiden kann oder zu sowas entscheiden kann, glaube ich nicht, dass er reformierbar ist. Wir sind auch nicht verpflichtet, diese Reform irgendwie hier bei uns mit finanzieller Unterstützung oder so durchzuführen. Das sind wir nicht. Ja, ich will jetzt nicht zu soft klingen, aber dass jemand nicht reformierbar ist, das würde ich jetzt mal nicht so sagen. Aber es kommt jemand, immer der, Umstände. Der aus einer es kommt immer wie unserer. Die Umstände müssen dementsprechend sein, dass es überhaupt gelingen kann. Menschen, ja, ich kenne den Kontext dieser Sache hier auch nicht. Ja, und ich meine, warum sollen sie nicht demonstrieren? Okay. Ja, aber ja, das zeigt ja, wie schwierig das so völkerrechtlich ist. Wie ist das denn? Ja, wenn die, es ist ja, in Amerika ist es ja, glaube ich, so, wenn man ins Ausland fliegt und sich diesen Leuten anschließt, dann gilt man als Enemy Combatant und verliert diese Rechte. Ich weiß jetzt nicht, wie das auf Deutscher mit der rechtlichen Sache ist. Ja, so. Naja, du kannst halt Leuten, die nur eine Staatsbürgerschaft haben, wenn das die Deutsche ist, die Deutsche nicht aberkennen. Das ist in Deutschland der Fall, das ist in anderen Ländern anders. Aber ansonsten weiß ich nicht, ob man die Leute zurücknehmen muss, aber ich habe auf jeden Fall schon von einem Bundestagsabgeordneten dazu einen Vortrag gehört, so nach dem Motto, naja, ich meine, wir beschweren uns darüber, dass andere Länder ihre Kriminellen aus Deutschland nicht zurücknehmen will und wir wollen deren Kriminelle dann auch nicht zurücknehmen, so von der Warte halt, ne? Es ist halt irgendwie. Seit wann ist ISIS ein Land? Ja, nee, ISIS ist kein Land, aber. Es kommt halt um die Umstände an, ja. Wenn die zurückkommen und dann wird denen hier ein Gerichtsprozess gemacht oder was auch immer, oder vielleicht wurde denen ja vor Ort ein Gerichtsprozess gemacht und die haben dort eine Gefängnisstrafe abgesessen oder wie auch immer. Das hängt halt wirklich immer von den Umständen ab. Deswegen. Ja, ISIS ist kein Land, aber Irak und Syrien sind halt ein Land, ne? Und die wollen die Leute halt auch gern loswerden. Tja, das ist aber rassistisch von denen, oder? Wenn die abschieben wollen, oder nicht? Ja, ich glaube schon, das sind ja schließlich Muslime. Da sollten die Piloten mal was gegen tun in Syrien und im Irak. Ja, das ist schon zynisch, aber da ist halt die Frage, gibt es da Piloten, die die Abschiebung von IS-Kriegsgefangenen zurück nach Deutschland verhindern? Das ist ein komisches Gedankenkonstrukt. Man soll sich nicht über Äußerlichkeiten lustig machen, aber mein erster Eindruck jetzt gerade beim Bild und der Schlagzeile war, leicht vor mich hin zu prusten. Ja, das ist eine Story aus Essen mit einer Vorgeschichte. Und zwar geht es hier konkret darum, dass ein Herr ein Buch veröffentlicht hat. Ich muss jetzt gerade mal kurz den Namen nachgucken. Verzeihung, habe ich leider nicht präsent. Der Publizist Ralf Gadban, der ist Mitglied in einem libanesischen Clan gewesen und ist quasi ein Aussteiger, in Anführungszeichen, und hat ein Buch darüber geschrieben, vor einiger Zeit schon. Und das ist auch durch die Medien gegangen und war halt sehr kontrovers natürlich auch, wo er halt das Clanleben beschrieben hat, die Parallelstrukturen zu normalen deutschen gesellschaftlichen Verhältnissen, sage ich jetzt einfach mal ganz neutral. So, und im Nachhinein ist es im Endeffekt so gewesen, dass er auch im arabischen Fernsehen gewesen ist und da in einer Talkshow gewesen ist und über das Buch und über die Thematik gesprochen hat. Und das hat dort für sehr viel Aufsehen erregt, so dass quasi die Leute hier vor Ort von den Angehörigen und anderen Leuten aus dem Libanon, die fanden das im Endeffekt nicht so gut. Und daraufhin hat der von den Leuten hier halt Morddrohungen bekommen und ist halt belästigt worden, sage ich jetzt einfach mal. Die Details kann man ja nochmal nachlesen. Und das hat halt so große Wellen geschlagen, dass sogar der Oberbürgermeister sich gemüßigt sieht, da etwas zu sagen. Ja, das sind schon harte Verhältnisse. Ja, ja. Ja, aber weiterhin ist es der richtige Umgang mit kriminellen Clans, sie dazu aufzurufen, irgendwie von Gewalt Abstand zu nehmen? Es geht im weitesten Sinne um eine Struktur, die sich aus diesem Clan herausgebildet hat, die sogenannte Familienunion. Ja, und das ist quasi ein Integrationsverein in Essen, der in diesem Buch halt auch in einem sehr zwielichtigen Licht dargestellt wird, der halt in der Essener Politik auch Kontakte hatte zu Grünen und zur SPD und Kritiker halten dagegen, dass die Familienunion ein Herrenclub ist, der das patriarchalische Weltbild festigt und mit dem bizarren System der Friedensrichter den deutschen Rechtsstaat unterläuft. Ja, sowas halt, ne? Komm, bitte, wer das auch immer eingereicht hat, macht hinne, ich möchte das Gesicht nicht so lang sehen. Kriege ich gleich... Oh. Ja, Grüne klagen gegen Bayerns Grenzpolizei. Ich glaube, das war von Mammon. Verdammt nochmal. Willst du etwas sagen, Mars, dass du keinen Bock hast auf junge weiße Frauen? Mammon ist, glaube ich, kurz AFK. Okay. Nee, ich will das damit nicht sagen. Ich will damit sagen, ich mag Frau Schulze persönlich. Also das ist einfach ein Mensch, der mich nicht mag. Punkt. Aufgrund ihrer Aussagen, aufgrund ihres Verhaltens, aufgrund ihrer Persönlichkeit. Und das darf ich ja wohl noch. Noch darf ich's. Ja. Ja, dann kommt dieser Baustadtrat und macht alles kaputt. Berlin. Ich weiß nicht, wer es mitbekommen hat. Hier sehen wir auf dem Bild, hoffentlich, oder wenn du ein bisschen höher scrollst, vielleicht noch, Chris, sehen wir diese grünen, sieht man auch so. Diese grünen Punkte, die dort für 160.000 Euro aufgebracht wurden, um den fahrenden Autos zu signalisieren, Vorsicht, fahr hier mal langsamer. Das ist ja das internationale Zeichen für Vorsicht, fahr hier mal langsamer, wenn die Straße grün, voller grüner Kreise ist. Ausgedacht hat sich das die Partei Die Grünen oder man muss sagen ihr Baustadtrat in Kreuzberg. Der hat sich nicht nur das ausgedacht, sondern halt auch diesen ganzen anderen Kram, den ihr hier seht. Rechts sieht man so eine schiefe Ebene. Das ist, glaube ich, Diversity oder Inclusivity. Und dann dahinter dieses mit einem Bauzaun abgesperrte Ding. Da kann man dann Tische hinstellen, da können die Anwohner sitzen und so. Die Ladenbesitzer und die Leute, die da wohnen und so, sind alle nicht so begeistert, weil es gibt in Berlin sowieso schon keine Parkplätze. In der Straße gibt es jetzt dann wirklich gar keine oder halt nur noch... Ja, wenn du etwas runterscrollst, dann siehst du auch die Sachen. Da wurden halt den Ladenbesitzern teilweise die Parkplätze direkt vom Laden weggenommen durch eine Sitzgelegenheit und Fahrradständer oder sowas. Und das ist klar, dass sie sich das... Genau, ich meine, wer findet das hier wirklich jetzt... ist das... Möchte ich an der Straße sitzen? Was will ich denn da machen auf dem Liegestuhl? Ja, du sollst die Sonne genießen. Und den Feinstaub und das Kohlendioxid. Ja, genau, ich wollte gerade sagen. Rädergase oder was? Ja, hinterher nehmen sie dann einen Abstrich von dir. damit sparen die sich die Feinstaubmessern. Ja. Das ist eine gute Idee. Genau, dann sagen sie, nimm das FDP. Ihr habt euch beschwert, dass wir irgendwie 3 Meter über der Fahrbahn messen oder so. Ist nochmal direkt daneben. Was du da siehst, ist übrigens ein mobiles Aufenthaltsmodul. Ne? Nicht, dass du jetzt irgendwie denkst, das wäre ein paar Bretter mit einem Zaun dran. Das ist ein mobiles Aufenthaltsmodul. Für die Leute, die sich mobil aufhalten müssen, oder wie? Ja, die Besorgnis gibt es halt bei den Anliegern auch schon. Dass halt, es gibt ja schon dieses Cornern. Und dass halt jetzt hier dann Leute zum nächsten Späti gehen, sich halt holen, was sie brauchen und dann da sitzen mit dem Ghetto-Blaster. Also nee, heute hat man ja so eine Bluetooth-Box oder so und dann bis in die Nacht halt da feiern. Es ist halt alles nicht zu Ende gedacht und dieser Typ, dieser Baustadtrat, redet wohl auch nicht wirklich mit den Leuten und setzt sich auch einfach über die Einwände und so hinweg, teilweise wohl auch über Beschlüsse der eigenen Behörden. Und hat das so zu seinem Steckenpferd erklärt. Das Krasse ist halt, dass dieses, wenn du nochmal das obere Bild von diesen Punkten zeigst, da sieht man ganz links, sieht man schon, wie fertig diese Dinger sind. Also die sind vor einer Woche oder so dahin gemalt worden. Und wenn man da mal in die Mitte von der ganzen Scheiße guckt, sieht man schon, wie abgefahren. Und ich habe noch schlimmere Bilder gesehen. Und ganz unten ist auch nochmal ein Bild von dem Artikel. Und das ist, ich meine, das ist sogar für Berlin echt ein Husarenstück, ja, also schlimm. Aber eine Sache finde ich daran besonders lustig, da lese ich mal ein kurzes Stück vor. Der Bezirk kann nach Angaben seiner Sprecherin den Modellversuch nicht Ende Juli abbrechen, weil dies für uns finanzielle Konsequenzen hätte, da wir bereits vom Senat erhaltene Fördergelder zurückzahlen müssten. Das sagt auch alles aus, also bitte. Also die können diese Monstrosität nicht abbauen, weil... sonst müssen sie das Geld zurückzahlen und sie müssen es weitermachen. Sie kriegen zusätzliche Gelder, aber die müssen sie dann nicht zurückzahlen. Deswegen müssen sie es eiskalt durchziehen. Hongkong. Ist Berlin. Hongkong. 160.000 Euro nur für diese Kreise. Wir wollen uns gar nicht ausdenken, was die mobilen Abschiebungsplattformen kosten. Ach nee, Moment. Ja, das ist ein Skandal bei Duisburger Behindertenwerkstatt. Also, das ist ein Artikel, der einen Prüfbericht beschreibt, wie diese Behindertenwerkstatt geleitet wurde. Die Geschäftsführerin hat das quasi mehr oder weniger wie ihre private, ja, also sie hat sehr viel Geld veruntreut, könnte man sagen. Sie hat das zwar alles nachgewiesen, aber wofür sie das Geld halt ausgegeben hat. Ich sag jetzt mal, wenn wir über irgendeinen deutschen Konzern reden, der irgendwelche Mitarbeiter-Incentives macht, weil die Jahresziele verdreifacht sind, ja, und sie schon wieder einen Milliardengewinn machen, ja, dann wären das quasi so Sachen, die vielleicht akzeptabel wären, ja, irgendwo hinfahren und 10 Flaschen Champagner zum Anstoßen und so weiter und so fort, ja, und viele solche Sachen, die einfach für eine Behindertenwerkstatt, ja, die Geschäftsleitung einer Behindertenwerkstatt, ja, nicht wirklich angemessen sind. Würde ich jetzt mal sagen, ja, es ist ja, ich meine, die Behindertengewerkstatt. Ja, wäre irgendwie besser, wenn das Geld irgendwie vielleicht da drin in der Behindertenwerkstatt reinvestiert würde und den Leuten zugutekommt, die da arbeiten, weil sowas ist doch normaler. Ja, steht ja da oben auch gemeinnützige GmbH. Ja, ich stimme auch zu. Weg gewesen, aus Versehen, Verzeihung. Ja, was hattest du jetzt gesagt? Ich wollte auch nicht unterbrechen. Ich habe gerade gesagt, dass das halt nochmal schwerer wiegt, weil das ja eine gemeinnützige Geschichte ist und dass man das vielleicht lieber den Leuten durch Reinvestitionen zukommen lassen sollte, die halt in dieser Einrichtung arbeiten, die Bedingungen verbessern oder die Pflegeangebote verbessern, irgendwas. Halt ja, klar, das ist natürlich der Knaller. Ich meine ja, wenn das irgendein Unternehmen wäre, dann wäre das vielleicht nicht so, dann könnte man sich drüber sagen, aber die haben ihre Inneneinrichtung für 72.000 Euro erneuert, ja, dann haben die 300.000 pro Jahr für irgendwelche Berater rausgehauen, die gar nicht brauchen. Wir reden hier von einer Behindertenwerkstatt, ja? So. Dann das mit den Beratern ist halt auch so eine Seuche, das ist sechsstellige Eurobeträge, Reisekosten, ja, 300.000 Euro allein im Jahr 2013 beispielsweise für Dienstreisen. Wir reden von einer Behindertenwerkstatt, ja, und die Behinderten sind nicht auf die Dienstreise gegangen, darüber reden wir nicht, wir reden hier von dem... Ja, Oscar Wilde-Fan sagt gerade, die Dame hat 300.000 Euro im Jahr bekommen und damit hat der Skandal wohl angefangen. Ja, das ist nur das persönliche Gehalt von ihr. Ja, aber das reicht ja schon. Warum muss jemand, der eine Behindertenwerkstatt leistet, eine Drittelmillion im Jahr verdienen? Das ist völlig irre. Tja, also die Liste ist interessant, die kann man sich mal durchgucken. Da, also, wie gesagt, wenn das eine Bank machen würde oder sowas, okay, ja. Ne, die 13 besten Mitarbeiter einladen Privatshow für 8.000 Euro und noch ein Entertainer für 12.000 Euro und 28.000 Bewirtungskosten für einen Abend. Einen Abend, ja. Nur für Mitarbeiter, nicht irgendwie eine öffentliche Veranstaltung. Ja, das ist schon, wie gesagt, für das ist eine Behindertenwerkstatt ist das... Es ist, ich bin fasziniert, wie die überhaupt so viel Geld requirieren konnten dafür. Ich mache meine eigene Behindertenwerkstatt mit Blackjack, ja, also, und Nutten. Ja, hier haben wir eine Meldung, die ist sehr am Rand unterwegs, obwohl das eigentlich eine typische Meldung wäre, die Aufmerksamkeitspotenzial hat. Aus verschiedenen Gründen sogar. Also wir haben hier eine weibliche CEO von einem Investmentfonds in Kuwait, ja. Und die ist im Endeffekt wegen verschiedenen Veruntreuungsanklagen vor Gericht gestellt worden. Es sieht wohl so aus, als ob diese Anklagen nicht stichhaltig sind, sondern die Konkurrenz versucht, sie quasi zu framen. Ja, und es hat halt einen politischen Engel, weil sie halt eine Ausländerin ist und weil sie eine Frau ist. Und es ist ja ein sehr stark islamisches Land. In Kuwait gibt es auch Frauen, die ähnliche Positionen in kuwaitischen Firmen haben. Aber trotzdem. Es wird quasi anscheinend von der Konkurrenz benutzt, um sie irgendwie rauszukicken. Und nicht nur sie, sondern auch amerikanische Geschäftsleute. So, und der Anwalt, der sie vertritt, ist der Bruder von George Bush. Beispielsweise. Ja, also wir reden hier wirklich über hochkarätige Sachen. Und die ganze Angelegenheit ist ein bisschen verworren. Und aber an sich eindeutig, dass sie unschuldig ist und da ihr dort mit Gefängnisstrafe gedroht wird, obwohl das auch, also es ist überproportional und es ist auf jeden Fall eine politische Sache. Und ich habe nur diesen einen vernünftigen Artikel dazu gefunden, sonst nur irgendwelche komischen Webseiten dazu und in den Hauptnachrichten irgendwie gar nichts dazu. Obwohl es ein sehr hochkarätiger Fall ist. Ich habe gelesen, dass sie die Babys aus den Brutkästen genommen hat. Also Kuwait und so. Das, ja, wie gesagt, der Bruder vom George Bush ist ihr Anwalt. Ja, klar. Ja, besseres politisches Signal kannst du ja nicht senden. Stärkeres Signal kann man nicht senden. Nicht in Kuwait. Ja. Ja. In Portugiesen. Ja, genau. Ja, ob das auf andere Länder übertragbar ist, ist noch fraglich, weil die waren relativ stark irgendwie am Ende und haben dann mit einer Kraftanstrengung ihre Wirtschaft wieder auf Vordermann gebracht. Und ja, wenn es den Leuten gut geht, irgendwie wirtschaftlich, dann ja, mir kann es auch nicht. Und dann ist das mit den Ausländern auch nicht mehr so wichtig oder so scheinbar. Auf jeden Fall haben sie dann den Rechtspopulisten sozusagen den Wind nicht aus den Segeln genommen, heißt es in dem Artikel. Jetzt gab es aber einen neuen Artikel noch aus dieser Woche, dass da die Regierung sozusagen gefährdet wäre. Der Regierungschef hat gesagt, wenn das so weitergeht, trete ich noch zurück oder so. Und dabei ging es um Rückforderungen oder ja, rückwirkende Lohnforderungen aus 9 Jahren. Ich glaube, die Lehrer waren das in dem Fall. Die wollten 9 Jahre Lohnerhöhungen nachgezahlt haben. Ja, und damit macht man sich dann natürlich so eine Sparphase wieder kaputt, ne? Also da haben sie sich schon bemüht und haben gespart und dann, weiß ich nicht, damit sie dann wieder auf die Beine kommen und dann machen sie sich das auf diese Art kaputt. Wäre schon ziemlich doof, sag ich mal, so aus meinem Eindruck her. Aber in Portugal zumindest ist das mit den Rechtspopulisten nicht so schlimm oder so stark und könnte aber vielleicht wieder ausbrechen, wenn die Regierung da das nicht in den Griff kriegt. Ne? So. Das ist zwar auch ein bisschen so ein sozialistisch angehauchter Haufen da, die Regierung aktuell. Aber die machen wohl oder haben wohl sowas gemacht wie die Hartz-Reform. Und irgendwann kommt man da wieder hoch. Ne? Ja, wird auf jeden Fall ganz interessant sein. Ich denke, ich werde das mal beobachten und immer ab und zu was mitbringen von Portugal. Ja, kommen wir zu England. Das ist eine Umfrage, die für etwas Aufsehen erregt hat, weil es hier geht es um die anstehende Europawahl. Und da wird einfach mal das allgemeine Sentiment angeschaut mit einer repräsentativen Befragung. Allerdings aufgespaltet je nach Parteizugehörigkeit oder Partei-Leaning. Jetzt nicht explizit Partei, sondern eher konservativ, liberal oder halt so sehr grobschlächtig. Und ja, die Überraschung bei dieser Sache war, dass sehr viele Leute für die sogenannte Brexit-Party, die der Nigel Farage jetzt mit anderen Leuten neu gegründet hat, wählen würden. Sehr viel mehr als für UKIP und generell mit 30% generell sehr viele Leute. Ja, beziehungsweise 28%. Ja, und aus dem Stegreif halt die meisten Stimmen für den Europawahlkampf. Laut dieser Umfrage. Ja, die zweitgrößte wäre Labour, also sowas wie ja, unter Corbyn hart links von der Linkspartei, sonst mehr sowas wie die SPD und mit 22% und die Konservativen weit abgeschlagen bei 13% als nächste dann. Und UK Independence Party, also die ursprüngliche Brexit Party, bei 5%. Das hat sehr viele Leute überrascht. Und mich auch so ein bisschen, aber mal gucken, was dabei rumkommt. Könnte der Zufluss von YouTubern zur UKIP damit was zu tun haben, fragte er ganz ketzerisch. Ja, UKIP hat ja keinen Zuwachs bekommen, sondern die Brexit-Partei. Ja. Es ging mir dann eher, hier wird dann auch okay. Kommt gleich dann noch was zu. Ja, da kommt noch was dazu, aber ich glaube, das ist ja auch schon vorher abgelaufen und hat, glaube ich, auch nicht wirklich einen zeitlichen Zusammenhang. So wie ich es verstanden habe, ist es so eine Sache so, Blue-Collar gegen White-Collar. So, weißt du, die UKIP-Leute mehr so die mittelständischen, bodenständigen und die UKIP mehr so die etwas elitäreren. Es ist in England ja auch noch ein bisschen seltsam mit der Spaltung der Gesellschaft. Ja, wenn die UKIP gerade abstinkt, dann hat der Sargon aufs falsche Pferd gesetzt, ne? Das war, glaube ich, gemeint. Ja, also hier haben wir ein schönes Glanzstück von total politischer Absurdität, aber auch vielleicht, ja, kann man aus verschiedenen Winkeln sehen. Hier wurden im Endeffekt vier verschiedene Statements zusammengewürfelt, um es vorzuwerfen, dass es okay wäre, halt mit jungen Menschen oder jungen Boys Sex zu haben, wenn sie den Consent haben. Ja, wobei der ursprüngliche Kontext, aus dem das genommen wurde, genau das Gegenteil war. Ja, es wurde ihm vorgeworfen, so, wenn er diese Worte aussprechen würde, dann würde ihm vorgeworfen werden, dass es eine Meinung wäre. So, das war tatsächlich die ursprüngliche Quelle, die hier zitiert wird und mit ein paar anderen Quellen total aus dem Kontext zusammengerissen. Also nur weil er die Worte ausgesprochen hat, wird ihm angelastet, dass es seine Meinung wäre. So, also absolut an den Haaren herbeigezogen und hat gut die Runden gemacht und war nicht die einzige Meldung. Also es geht hier um einen YouTuber, der politisch für ein politisches Mandat für die Europawahlen kandidiert, für UKIP in Großbritannien. Ja, dem wird das hier zur Last gelegt, obwohl das nicht seiner politischen Grundhaltung entspricht, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ja. Nee, überhaupt nicht. Also so wenig ich Sargon inzwischen noch leiden kann, trotzdem glaube ich nicht, dass er sich zu so einer Äußerung, gerade auch Boys, das warum? Aber es ist wirklich so gewesen, wenn man, die ursprüngliche Video war so, ein Kommentator hat im Chat geschrieben, so, wenn Sargon diese Worte aussprechen würde, dann würde irgendein Journalist kommen und einen Artikel drüber schreiben. Und es ist auch schon sehr lange her. Und natürlich I might care. Oh Mann. Ja, und das ist, und weiter geht's mit der gleichen Sache. Und der gleiche, um den es geht, der hat ein explizites Comedy-Video gemacht und das steht in dem Artikel auch genau drin. Das kann man vielleicht sogar, wenn du ein bisschen runterscrollst, kann man das direkt nachvollziehen. Ist auch gar nicht so lang. Ja, weil man im Endeffekt hat er ein Comedy-Video gemacht, wo er sagt, okay, da gibt es diese Abgeordnete. Und ich habe früher gesagt, ich würde sie nicht mal vergewaltigen. Und da müsste schon einiges passieren, dass ich meine Meinung ändere. Und so viel Bier gibt es gar nicht in der ganzen Welt. Ja, und ja, offensichtlich irgendwie so ein Comedy-Clip-Skit-mäßige Sache. Und das wird jetzt auch wieder für ernst genommen. Und er könnte. Ja, aber ich meine, I might cave. Auf der anderen Seite ist er doch strategisch ein Idiot. Er will jetzt damit UKIP irgendwie politisch was erreichen vielleicht, will ja unbedingt EU-Abgeordneter werden. Und dann macht er aber weiter sowas. Also ich bin ja dafür, dass er sagen kann, was er will und Witze und schwarzer Humor ist alles gut. Nur da würde ich doch irgendwann mich entscheiden, ob ich jetzt YouTuber sein will oder EU-Abgeordneter, weil das sind schon zwei verschiedene Paar Schuhe. Und das also EU-Abgeordneter funktioniert nicht mit Vergewaltigungswitzen, bin ich relativ sicher. Mal nee, es ist sehr unpassend, auf jeden Fall. Aber man muss wirklich sagen, ich finde es deswegen sehr gut, dass es passiert, weil es einfach so total transparent macht, wie dämlich die sind. Dieser Artikel hier ist jetzt von einem anderen Outlet, aber der ursprüngliche Artikel ist ja in der London Times erschienen, ja, sehr renommiert und genau in diese Bresche reingeschlagen, ja, und nochmal, was er gesagt hat, ist, I've been in a lot of trouble for my hardline stance of not even raping her. I suppose with enough pressure I might cave, but let's be honest, nobody's got that much beer. Also, wie man sowas ernst nehmen kann, das ist in jedem Kontext, selbst ohne jeglichen Kontext ist es klar, dass das ein Witz ist. Und das wird hier in dem Artikel beispielsweise sogar genauso zitiert. Ja. Kommen wir zur nächsten absoluten Clown-Meldung. Die Studie ist schon ein bisschen was älter her, aber das ist eine ernsthafte Studie, ja, die untersucht hat, ob ein Late-Night-Comedian-Host, sowas wie die Heute-Show hier, nur doch schon ein paar Klassen besser auf jeden Fall, aus Amerika, da hat es einen Wechsel gegeben, ein Moderator ist gegangen, ein anderer Moderator ist gekommen und dann ist ein Teil der Zuschauerschaft, hat die Sendung nicht mehr weiter verfolgt, so 1,1% oder 1,2% haben nicht mehr zugeguckt. Und hier wird eine Korrelation gemacht zwischen den Leuten, die nicht mehr der Sendung zugeguckt haben und den wichtigen Themen, die seltsamerweise das Programm von Donald Trump genau konterkariert haben. also das Wahlprogramm. Da sie dieses wertvolle Programm nicht mehr geguckt haben, könnte es sein, dass deswegen der Donald Trump gewählt wurde und dass deswegen die Hillary Clinton verloren hat. Aber ja. Wenn Kimberly Crenshaw damals mal den Prozess gewonnen hätte, hätten wir den ganzen Scheiß hier gar nicht gebraucht. Also es ist der absolute Wahnsinn, ja, dass damit überhaupt so eine Zeit verschwendet wurde, aber das haben die Herren wirklich wissenschaftlich analysiert und sie sind zum Schluss gekommen, dass es sein könnte. Ja. So, yeah. Eine amerikanische Politikerin hat halt diese Studie von 2 Jahren her rausgezogen und hat halt jetzt wieder damit rumgewedelt, weil die Hillary Clinton gerade wieder auf Comedy-Tour ist. Ja, die ist jetzt gerade auf Tour mit ihrem Mann und einem Comedian und ist auf einer Comedy-Tour. Aber sie wird natürlich nicht kandidieren. Wo du aber gerade sagst, guck mal, es gibt dabei auch Korrelationen. Sieh mal die Heute-Show. Bevor sie gegen die AfD sich und Trump gedreht haben, haben sie sich über die FDP lustig gemacht. Wer ist wieder in den Bundestag gekommen? Die FDP. Dann haben sie sich über die AfD lustig gemacht. Wer ist in den Bundestag gekommen? Die AfD. Also, vielleicht ist da schon was dran. Ja, übrigens zu diesem ganzen Heute-Show und Daily-Show muss ich nochmal sagen, dass die Heute-Show wirklich eindeutig ein Abklatsch davon ist. Also, es ging sogar so weit, dass die ganze Segmente geklaut haben von der Daily Show. Du guckst das noch? Nee, ich habe das damals geguckt, als es angefangen hat. Und da war das schon so. Ich meine, Gerold Hartzknecht eigentlich schon immer den Höhepunkt, aber. Ja, den haben sie auch übernommen. Das ist, der ist im Original auch viel witziger. Das ist dieser. Ja, ich finde den Typen lustig. Der ist sehr passend für die Rolle. Ja, so der Typ, der war ja mal irgendwie, war der nicht mal Bürgermeister von der SPD irgendwo? Echt? Ja, ich glaube schon. Auf jeden Fall von der SPD irgendwie. Ja, aber gut, der ist ja auch nicht so politisch gewesen. Das war ja eher so eine Gesellschaft. Ja, auf jeden Fall ist der Black mit Nachnamen, den Vornamen Louis hast du, glaube ich. Louis Black, das ist das Vorbild von Gernot Hassknecht. Könnt ihr euch mal bei YouTube angucken. Aber wirklich 1:1. Das ist alles komplett übernommen. Also da ist überhaupt nichts ja, gut, dran. Aber ich meine, deutsches Fernsehen halt auch, ne? Ja, das ist sowieso Schmidt, alles geklaut. Schmidt und Letterman. Ja, definitiv. Also ich meine, beim Letterman, das war damals auch echt ein Kulturschock für mich. Weil Schmidt fand ich eigentlich ganz gut, so als 14-Jähriger irgendwie. Als ich das erste Mal in Letterman gesehen habe und wirklich diesen ganzen, die Art zu gehen und dieses ganze, auch das Reden teilweise, obwohl es jetzt natürlich Deutsch-Englisch ist und so, selbst diese runde Brille, ne? Ich meine, da war ja alles geklaut. Da war überhaupt nichts Original. Das Einzige, was der Schmidt hat, was der Letterman nicht hat, ist katholisch sein. Und da hin und wieder mal drüber reden. Hatte nur Letterman, Dick Assman. Ja. Ja, und auch dieses mit dem Bandleader reden und so, das gab es ja beim Letterman auch schon alles. Ich weiß nicht, ob das der Carsten damals auch so gemacht hat, von dem habe ich noch nichts gesehen, aber ja, alles geklaut von komischen. Herz und eine Seele gab es auch in England schon vorher. Genau den gleichen Kram. Ja, wobei halt ein Herz und eine Seele halt hier nochmal auf einen anderen Boden fallen mit dem Kalten Krieg und so. Das ist schon nochmal mit der DDR und so. Das hat schon nochmal sein eigenes Ding gehabt. Aber vieles ist halt damals kopiert worden. Auch die ganzen Unterhaltungsshows und der Kram. Bis auf Wetten, das kam ja auch alles aus dem angelsächsischen Sprachraum. Ja, heute reicht das nicht mehr, dann gucken sie weltweit, ne? Ja, ja, und von Stromberg, die erste Staffel irgendwie war ja auch 1:1 The Office übernommen, ja. Einfach. Aber die Sprachbarriere ist halt auch deutlich niedriger geworden, weil heutzutage halt deutlich mehr Menschen Englisch sprechen und Englisch auch ja, so sprechen, dass sie halt einem Film folgen können oder ein Buch lesen. Das ist halt Globalisierung, ne? Aber ja, also ich würde jetzt Ekel Alfred würde ich schon als was Eigenständiges sehen, weil der ist allein durch den Hauptdarsteller ist das so gut gewesen. Und auch Schmidt hat auch ohne, also der hat ja schon den Schmiteinander vorher mit dem wie hieß er? Herbert Feuerstein zusammen seine Sachen gemacht und der war da schon extrem lustig. Also Schmidt ist einfach ein Schlauer und hat sich halt dann bei den Besten die Sachen rausgepickt. Ja. Und er hat das besser gemacht als alle anderen, die das in Deutschland sonst versucht haben. Ich erinnere nur an den schmierigen Kerner oder solche Leute da. Ja, kommen wir nochmal zum Mueller-Report. Ja, Nach dem ganzen Tohuwabohu gab es ja ein paar Anklagepunkte gegen ein paar hochkarätige Amerikaner im Zusammenhang mit ganz anderen Dingen. Nichts, was irgendwie mit Russland zu tun hat. Aber tatsächlich gibt es eine Person, die im Zusammenhang mit dieser ganzen Russland-Affäre ja, jetzt verurteilt wurde und zu einer Gefängnisstrafe verurteilt wurde in Amerika. Und zwar muss sie für 18 Monate ins Gefängnis. Ja, und das ist die Dame, die man hier im Bild sieht. Das ist im Endeffekt eine, ja, eine Studentin und eine Aktivistin, die ist, die stammt aus Russland, lebt in Amerika seit einiger Zeit, studiert halt, hat einen amerikanischen Freund, der auch in der NRA ist, der auch ein Gun-Aktivist ist und ja, die, was ihr im Endeffekt zum Verhängnis geworden ist, ist, dass sie ein, dass halt diese Investigation überhaupt da war und dann, dass sie einen bekannten anderen Aktivisten hat, auch einen Pro-Gun-Advokat, aber in Russland, halt, sie war eine Russin, sie kommt ja daher, deswegen kennt sie da die Leute. Und der eine, der hat halt für den russischen Geheimdienst gearbeitet in irgendeiner Kapazität. So, und während ihres Amerika-Aufenthalts hat sie halt mit ihm Austausch gehabt, ja, hat ihr halt erzählt, wie es hier war und hat ihm auch so ein paar Details genannt, wie es ist mit der NRA und wie das so funktioniert im Vergleich zu Russland. Und ja, und das wurde ihr halt als Spionage ausgelegt, weil sie diese obskure Beziehung, ja, sie ist in einer Anti-Waffen-Vereinigung und in dieser Pro-Waffen-Vereinigung und dieser Pro-Waffen-Vereinigung ist auch ein Geheimdienstmitarbeiter, das hätte sie bei der Einreise angeben müssen. So, sie hätte sich als sogenannter Foreign Agent Actor registrieren müssen. So, und da sie das nicht gemacht hat, hat sie das Gesetz verletzt und muss jetzt für 18 Monate ins Gefängnis. So, und das, ja, Mueller Report halt, ne? Die einzige, die deswegen wirklich ins Gefängnis geht, auf russischer Seite. Harte Angelegenheit. Was jetzt sie konkret diesem Herrn Toschkin da in Russland geschrieben hat. Vielleicht hat die da ja die übelsten Staatsgeheimnisse, irgendwelche Codes oder sowas rübergeschickt. Keine Ahnung, aber ich gehe mal davon aus, es ist eher unverfänglich gewesen. Wer weiß. Ja, während der ganzen Sache mit Artikel 13 und der Terrorregistrierung, Terror-Terek-Sache und diese ganzen Sachen. Eine Sache ist ein bisschen unter dem Radar verschwunden, und zwar ist das Common Identity Repository beschlossen worden. Und das ist im Endeffekt eine EU-weite Datenbank, wo die Schengen-Datenbank, Eurodac drin ist. Alle Visa-Systeme werden zusammengeschlossen und es wird ein neues Strafverfolgungssystem gegründet, wo die Strafverfolgungsbehörden der einzelnen EU-Länder ihre Daten auch nochmal drin spiegeln können. Und dann wird noch ein Entry- und Exit-System erstellt, wo im Endeffekt mit Staaten von außerhalb der EU die Daten nochmal abgeglichen werden. Und dann gibt es nochmal ein weltweites System, was nichts mit Reisen zu tun hat. So, wenn du so ein bisschen runterscrollst, da sieht man auch so eine kleine Übersicht, so ein kleines Bild, einfach eine kleine schöne Grafik. Ne? Und ja, das ist das Interessante daran ist, dass die Sachen, die in diese Datenbank gespeichert werden, halt nicht nur Fingerabdrücke und Geburtsdatum und so weiter und die ganzen Sachen sind persönliche Merkmale, was schon schwierig genug ist, sondern auch finanzielle Daten, sowas wie Credit Ratings oder irgendwelche Insolvenzanträge oder sowas und ja, halt auch DNA-Daten, wenn DNA-Daten irgendwie gespeichert werden. Ja, alle Datenbanken, die darauf zugreifen werden. In Amerika ist es ja beispielsweise so, wenn du da bei einem von diesen Firmen deinen Stammbaum per DNA aufdecken lässt, dann wird das ja gespeichert und wenn die Strafverfolgungsbehörden eine DNA-Probe von dir brauchen, dann können die die fragen und kriegen die dann. Nur so nebenbei. Ich weiß nicht, ob die Gesetzeslage in Europa auch schon so weit ist. Aber wer weiß. Und die Systeme sind ja zusammengeschlossen mit den Systemen im Ausland. Also vielleicht kann man ja auf dem Umweg auf diese Daten zugreifen. Das haben wir ja gesehen mit dem Five-Eyes-System. Ne? Man darf die eigene Bevölkerung nicht spionieren und deswegen tauscht man die Daten mit einem anderen Staat aus. So nach dem Motto. Ja, Schweizer Regierungsexperten waren vor Blackout wegen IoT-Geräten. Das fand ich nochmal einen sehr interessanten Attack-Vektor, ja, wie man ausnutzen kann, um Volkswirtschaften lahmzulegen oder teilweise Stromnetze lahmzulegen, indem man einfach clustermäßig die Geräte dazu bringt, mehr Strom zu verbrauchen als normalerweise. Und zu bestimmten Spitzenzeiten könnte dann das funktionieren. Oder man könnte, ja, also der Artikel ist ganz interessant, wenn man sich dafür interessiert. Da gibt es so ein paar verschiedene Sachen, wie man die, wie heißt es, die Herzzahl beeinflussen kann. Ich weiß jetzt, ist das Wort gerade entfallen. Und ja, interessante Idee, ja. Wenn die Chinesen uns hacken, vielleicht lassen die unsere ganzen IoT-Geräte, die es in 20 Jahren gibt, einfach doppelt so viel Strom verbrauchen wie alles und dann bricht das Netz zusammen. Ist das Wort, das du gesucht hast, Pulsweitenmodulation? Wenn es das war, dann Frequenz, das wirklich, ich vergessen habe. Ja, aber also ich meine, ich habe ja mal in den Bereich reinschnuppern dürfen und also der Sicherheitsaufwand, der da betrieben wird, ist nicht gerade klein. Also, und das ist ja, jeder Hersteller hat sein eigenes Sicherheitssystem hin und her. Also das müsste schon sehr, sehr breit aufgestellt sein. Ich meine, klar, die Chinesen, warum nicht? Die können sowas, die Russen oder die Amis oder so. Aber ich halte das für aufwendiger als das, also ich hoffe, es ist so gleich, es ist ähnlich aufwendig in dem Artikel dargestellt. Ja, ja, ist es auch. Also ich sage ja, es ist nur ein zusätzlicher interessanter Attack-Vektor, ja, von vielen, was man ausnutzen kann. Ja. Ah, nicht der einfachste, glaube ich. Tja. What is Scrumiting? Cannabinoid Hyperemesis Syndrome. Ja, das ist eine Sache, die ist vor einiger Zeit auf meinem Radar erschienen und die ist einfach total crazy und abgefahren und abgefuckt und man kann es gar nicht glauben. Es gibt halt Leute, die haben allergische Reaktionen auf bestimmte Treibmittel in Vaporizern beispielsweise oder auch Cannabisöl, wenn die es in einer gewissen Art und Weise konsumieren. Und dann bekommen die das Cannabinoid Hyperemesis Syndrome. Und das heißt Scrumiting und das ist eine Mischung zwischen Screaming und Vomiting. Ja, weil wenn das ist eine sehr seltsame Reaktion des gesamten Körpers. Ja, das auch also Schreikotzen. Und man schreit die ganze Zeit, wenn man nicht gerade kotzt. Oh, andere Mann. Körperflüssigkeiten verliert man natürlich auch und man ist sehr geschwächt, es juckt am ganzen Körper und man ist quasi total, ja, es ist extrem unangenehm, ist, glaube ich, der passende Begriff dafür. Und es gibt jetzt eine erhöhte Anzahl von Fällen in den niedrigen Tausendern, ja, in Amerika, nachdem halt da Cannabis immer freier verfügbar wird und die Arten und Weisen, wie es konsumiert wird, ja auch sich verändert haben in den letzten Jahren. Und aber das ist so eine, das ist schon fast sowas wie so eine abschreckende Horror-Story. Ja, nee, das ist kann man gar nicht glauben, dass es das gibt, aber es gibt es tatsächlich. Im Endeffekt ist das die Tide Pod Challenge. Weil wer so blöd ist, soweit ich das verstanden habe, geht es darum, dass Leute Haschischöl in ihr Liquid für die E-Zigaretten einbringen, um es so zu konsumieren. Das ist eine Art und Weise, ja. Und das ist das Dümmste, was ich in meinem Leben gehört habe. Tut mir wirklich leid. Genauso könnte ich auch sagen, keine Ahnung. Dass ich meinen Tee direkt aus dem brodelnden Wasserkocher konsumiere oder so. Ja, ich hab's ja gesagt, die Konsumsweisen haben sich ja auch verändert in den letzten Jahren. Ja, aber das ist einfach. Deswegen taucht das jetzt halt auf. Ja, aber es ist einfach dumm. Also das ist wirklich so, ob Benzin auch high macht, gieß mal auf die Zigarette. Oh, ich habe mich verbrannt. Böse, böse Zigarettenindustrie oder so. Ja, es gibt extra Geräte, die mit sowas umgehen können und eure können das halt nicht und das ist halt erst so eine Urban Legend gewesen, aber mittlerweile muss man halt sagen, es ist halt untersucht worden und das ist tatsächlich a thing. Ich glaube, der schlimmste Albtraum für so manche Surfer ist das. Ja. Questions about a vegan diet should be included in differential diagnostics of neurological abnormal infants with failure to thrive. Ja, hier haben wir Studie Nummer N darüber, dass eine vegane Diät nicht für alle Menschen geeignet sein könnte, wenn sie schwanger sind und dass die Kinder da Folgeschäden von tragen könnten. Und wie immer, Hashtag not all. But most. In diesem Fall auf jeden Fall. Ja, aber das ist doch vernünftig. Ich meine, kann man gleich noch die Impfgegner dazu nehmen und die fragen, ob die... Ob und wie die gesagt, das ist, ich fasse mich da kurz, weil es geht halt um bestimmte Protein- und Vitamindefizienzen, die, ja, ich meine, wenn man sich mit Veganismus auskennt, das ist, hat bei manchen Menschen ein Problem. Und bei einem schwangeren Menschen, was ja zwei Menschen sind, ja, ne? Ist das da rechts in der Mitte auf dem neuen Slide? Ist das der Schlomo? Ich sehe das so schlecht, das ist so klein. Nee, das ist Karin Uhlenbeck. Ich weiß nicht, ob die, wenn die eine Gitarre halten würde, könnte ich es jetzt genauer sagen. Aber nee. Ja, oh, guck ja, mal, Moment. Guck mal, was daneben steht, neben der Karin Uhlenbeck. The first person to win the Able Prize. The Able Prize. Aber da steht the Nobel Prize for Mathematics. Das kann ja eigentlich nicht sein. Du musst da nicht der Nobelpreis für den Preis, ja, den Nobelpreis für Bekämpfung des Kulturmarxismus eigentlich sein. Ja, hier haben wir einen sehr lustigen Artikel, der ist, ja, das ist im Endeffekt ein unironischer Wissenschaftler, der unironisch sagt, dass halt. Ja, genau wie es hier steht. Es gibt halt Aliens und die werden im Endeffekt, die experimentieren mit Menschen und verändern Menschen so, dass die Menschen in der veränderten Welt durch den Klimawandel besser überleben können. Um es kurz zu machen. Und er wollte vor der Oxford University, vor der Oxford Debating Society, wollte er eine Debatte machen, ob Aliens auf der Erde sind oder nicht. Vielleicht kennt man das Format Oxford Debates. Das ist ein sehr gutes Format. Über auch manchmal sehr kontroverse Themen. Und ja, das ist schon, also das ist auf jeden Fall eine sehr lustige Meldung. Habe ich mich sehr köstlich drüber amüsiert. Sind das, mehrere Fragen drängen sich mir auf. Sind das die aus Area 51? Oder was machen denn dann die Dianetic Aliens? Oder sind das die gleichen? Weil die sind ja auch unsichtbar. Also eher Geister, die auf unserem Planeten als auf einem Strafplanet praktisch. Also mich. Ja, da hat ja eine Antwort drauf. Und zwar, das sind erstmal mehrdimensionale Wesen. Ja, deswegen, das klärt schon mal das mit Invisibility. Sehr cool. Und ja, quasi all of the above. Ja, und. Second generation hybrids are according to Jacobs walking unobserved among us. Obey, ja. Consume. Ich glaube, ich habe die Akte X-Folge schon gesehen. Ja, kann ich bestätigen. Moment. Das ist ja echt geil. Ach, der Dr. Young hat Chi. Gesundheit. Aber ich finde es auch lustig. Ja, haben Sie irgendwelche, also aus einem anderen Interview, haben Sie irgendwelche Beweise für die Existenz von Aliens? Ja, also die Erderwärmung in letzter Zeit ist doch gut dokumentiert, ne? Das ist doch genug. Also die Aliens machen die Erderwärmung, damit sie uns dann umbauen können, damit wir besser an die Erderwärmung angepasst sind. Genau. Es ist eine Debatte zwischen ihm und seinem Kollegen. Sorry, ich merke gerade, das Interview ist nicht mit dem, sondern seinem Kollegen. Aber der vertritt die gleiche, das ist halt nur der einzige Punkt, über den die sich wohl streiten, ja. Ja, guck doch also mal. Sie haben ein etablierter Wissenschaftler. Sie haben doch halt diese. Galaxy far, far away. Sie haben doch diese Bienen da manipuliert, damit die das außerirdische Öl unter die Leute bringen. Nicht die Bienen! Ja, in diesem Ach Sinne. Ja. Also, aber sehr witzig fand ich das auf jeden Fall. Fast so witzig wie einiges andere. Mich würde ja vor allen Dingen mal interessieren, wo die auf der intersektionalen Oppression Scale stehen, diese Hybridmenschen. Ich meine, wenn sie höhere Wesen sind, dann müssten sie ziemlich weit unten stehen, oder? Sind das, wohnen sie auch in diesen Dumps? In diesen Underground Military Bases? Sind das dann POH? People of Hybrid? Die Zuschauer Menora Dawn sagt gerade Greta, das ist vielleicht so. Das ja, stimmt. Da hat ja auch die Mutter von der Greta gesagt, dass sie irgendwie den sechsten Sinn hat, um irgendwie das CO2 zu sehen, was über aus den Schornsteinen rauskommt und so. Oh, jetzt macht alles Sinn. Aber nee, nichts hat mit irgendwas zu tun. Das ist schon eine krasse Beschreibung, ey. Dann sehe ich die Moleküle so durch den, genau, durch den Schlitz und so. Meine Güte. Überall Moleküle. Ja. Bleiben Sie bis nach der Werbung dran, dann sagen wir Ihnen, ob diese Geschichte wahr war oder vielleicht nur erfunden. Genau. Unser Ehrenaffe Jonathan Frakes kommt und erklärt es uns. Machen Sie es so. Nee, das war ein anderer. Ja, und wenn er nicht ins All geht, dann geht doch mal in den Wald. Genau. Wie war das heute? Wie war der Spruch, den ich getwittert habe? Die Kinder brauchen Wald oder so. Genau. Die Waldbeauftragte fordert Wald für Kinder. Was soll Wald für Kinder, genau. Wald für Kinder finde ich auch gut. Passt aber auf die Äste auf. Nicht, dass es euch irgendwie... Ich habe letztens, von wem habe ich gelesen, dass er von einem... Ach, das war Adorno, ne? Der von dem... Nee, wer war das? Der von dem Ast erschlagen wurde, weil er so Angst hatte zu sterben und nicht... Das ist aber bitter. Ich muss es ihm dann ausgelegt, ne? Ja, bewerbt euch um den Able Prize und wenn ihr den Able Prize nicht gewinnt, dann schreibt in Caps Lock oder zieht auf den Mars. Aber nicht dem Mammon verfallen. Oder genau. Ihr müsst eher das Nobelpreis-Komitee schreiben. Also. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Bis nächste Woche. Tschüss. Und bitte vergessen, was Eintracht Frankfurt da heute gemacht hat. Die haben sich nur ausgeguckt. Ich habe mich gekriegt. Aber gestern das Sportstudio. Mit dem blöden Fernsehbeweis, Videobeweis. Das ist auch Kulturmarxismus. Automatismus. Kulturmarxismus. Was ist das? Hallo? Kulturmarxismus? Kulturmarxismus? Wolle Kulturmarxismus kaufen? Kulturmarxismus! Marxismus.